Sonntagabend, 18 Uhr. Die Kontaktsperre ist da. Hallo. Hallo da draußen. Guten Abend. Wir haben die Ehre, der Kanzlerin heute folgen zu dürfen. Was ist an diesem Abend gut? Die Sonne scheint, ja, okay. Bei mir ist es kalt, bei mir hat es gestern geschneit. Echt? Ja, Mann. Schnee. Weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Wir hatten dieses Jahr hier, ich glaube, 2 Tage bisher den Schnee war. Bei mir in Niedersachsen gar kein Tag. Puh. Dieses Jahr auf dem flachen Land nichts. Wahrscheinlich ist deswegen der Coronavirus hier so erfolgreich, weil es so warm ist hier. Haben wir noch andere Themen heute oder wir fangen gleich mit Corona an. Gut. Ja, die Corona-Affen. Als erster Artikel habe ich euch von Thomas Pueo, von dem hatten wir letzte Woche schon einen Artikel, den ich euch alle gebeten habe zu lesen. Und wir haben diese Woche wieder einen Artikel von ihm, Coronavirus, The Hammer and the Dance. Gibt es mittlerweile auch als deutsche Übersetzung. Ist wieder so ein essentieller Must-Read, wo ich eigentlich gar nicht allzu viel drüber verlieren möchte, als dass ich sage, dass bitte lest euch den durch und nehmt euch die Zeit und guckt euch das an. Also so eine komplette Zusammenfassung wäre, starke Coronavirus-Maßnahmen sollen heute nur wenige Wochen dauern, danach würde es keinen Höhepunkt von Infektionen geben und dies kann zu angemessenen Kosten für die Gesellschaft durchgeführt werden, wodurch Millionen von Menschenleben gerettet werden. Allerdings ist es nur eine sehr verknappte Zusammenfassung und bitte lest euch den Artikel durch, damit ihr ordentlich informiert sein könnt. Das sind so Rechenmodelle, ich verstehe es riesig. Das erinnert mich so ein bisschen an die Klimageschichte. Aber gut, ja, ich frage nochmal, sag mal. Nee, also der Artikel geht halt drauf ein, was passiert, wenn du eben die Kurve verflachen tust, wie das gesellschaftlich zu hebeln ist, welche Erfolgsgeschichte man in anderen Ländern hatte, dass wir Zeit gewinnen müssen, damit wir die Produktion von Armor, also von Rüstung, wie eben Masken hochbekommen, dass wir Zeit haben, Impfstoff zu entwickeln und dass sozusagen die Strategie von einer Herdenimmunität, wie die UK es probiert hat, zunächst eher eine ziemlich schlechte Strategie ist und wie wir sozusagen den Ausbruch, die Pandemie besser unter Kontrolle bekommen. Und der Artikel von ihm letzte Woche, der war auch ziemlich wichtig und der hier ist auch wichtig. Also damit man ordentlich informiert ist. Ja, das ist Genomic Characterization and Phylogenetic Analysis of SARS-CoV-2 in Italy. Der Artikel, der steht noch offen zur Kritik, nimmt das mit ein bisschen Salz. Also wir versuchen das ordentlich zu recherchieren. Allerdings ist bei mir dann sozusagen bei der Kritik von der genetischen Analyse, da bin ich dann in meinem Fachwissen selber auch überfragt. Und die genetische Analyse deutet auf einen Ausbruch bereits im Oktober in China hin. Und eventuell ist der Valbasto-Fall der Einschlepper gewesen nach Italien. Man kann das aber noch nicht abschließend sagen. Man muss da noch mit mehr Wissenschaftlerhirn drangehen, um das richtig einschätzen zu können. Aber aktuell sieht es danach aus, dass Genetik her, man kann berechnen, wie weit sich ein Virus wie der mutiert und von dieser wissenschaftlichen Analyse heraus geht man auf Oktober zurück, dass da der Ausbruch war. Also, ja. Ist aber ein wichtiger Artikel. Also. Ja, und wie alle wissenschaftlichen Publikationen im Moment, da überschlagen sich halt auch die Ereignisse. Normalerweise hat dieser Peer-Review-Prozess ja auch eine gewisse Dauer, aber weil jetzt alle Leute im Notfallmodus daran forschen, werden diese Fristen halt nicht überall eingehalten. Deswegen ist alles mit Vorsicht zu genießen. Sehr guter Punkt, ja. Und aber auch nicht alles sofort von der Hand zu weisen. Ja, man kann einfach, man muss halt aussortieren, ja. Genau. Und genau da geht es auch hier in dem Artikel. Den hatte ich eingereicht, weil der genau einen Punkt aufgreift. Und zwar eine Studie, die im Januar bzw. Februar in China rausgekommen ist, wo es halt darum geht, ob es unterschiedliche Stränge von diesem SARS-Virus gibt. Corona, SARS-CoV-19, wie soll ich es jetzt nennen? Ich nenne es einfach Covid. SARS-CoV-2. Ja, es soll zumindest zwei unterschiedliche Stränge geben, die auch unterschiedlich klassifiziert werden können. Allerdings, auch hier ist das nicht durch den Nachweisprozess durch. Es gibt Hinweise, es widerspricht sich teilweise aber auch. Und das halt, dieser Artikel eigentlich nur als Beispiel, hier sind halt verschiedene amerikanische Wissenschaftler, die mit zwei Monaten Abstand, mit neueren Erkenntnissen darauf nochmal Bezug nehmen und halt sagen, okay, gewisse Sachen, bei bestimmten Sachen kann man davon ausgehen. Es geht halt um Kriterien wie, wie wird es konkret übertragen, über die Tröpfcheninfektion oder über eine Kontaktinfektion und wie sind die Krankheitsverläufe. Aber da ist alles noch so durcheinander, dass deswegen der Hinweis, alles mit Vorsicht zu genießen, aber auch nicht alles sofort als Fake News dahinstellen. Das wäre dann jetzt praktisch noch eine zusätzliche Untergruppe oder was, weil eigentlich verändert sich der Virus doch und der Drosten meinte, glaube ich, dass sie da sogar irgendwie ein bisschen dann festmachen können, aus welcher Gegend das dann stammt. Also die verändern sich ja sowieso andauernd, von daher zwei, es müsste ja praktisch noch eine, so eine Unterart sein. Also jetzt sind schon wesentlich unterscheidet oder so. Ja, da du den Drosten jetzt genannt hast, vielleicht als Kontext, der ist der Leiter der Virologie von der Charité. Und der macht in Kooperation mit dem NDR-Radio einen Podcast, einmal jeden Wochentag. Und der bezieht sich halt auch auf solche Sachen, nicht nur konkrete Handlungsempfehlungen. Und auch wenn die Fragen der Journalistin teilweise ein bisschen in die falsche Richtung gehen, stellt der Sachen doch schon ganz gut dar. Und das ist der NDR2-Ratgeber. Und mit den zwei Strängen, das sind von der genetischen Analyse weltweit, sind wir bei fast 900 verschiedenen Strängen mittlerweile. Aber sozusagen der Ausbruch in China, der war prävalent, waren zwei Hauptstränge, die erst langsam mutiert worden sind. Achso. Ja, die mutieren natürlich immer weiter. Und das ist halt auch der Punkt. Zwei Leute zusammen in der Fledermaushöhle oder so. Auch auf eingegangen. Dass die Mutationsrate halt so enorm ist, dass man wahrscheinlich noch viel mehr als zwei Hauptstränge finden wird. Du hast jetzt von 900 gesagt, aber die verästeln sich ja immer weiter und ich weiß ja nicht, ob das, was sich jetzt bezogen hat mit der italienischen Herkunft, ob das auch genau das Gleiche war oder vielleicht ist das ja der Ursprungsstrang gewesen, aus dem die zwei anderen dann entstanden sind. Oder wie auch immer, das werden wir sehen. Und nochmal, unter normalen Bedingungen wären diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach von der Hand zu weisen, weil man einfach sagt, ja, die sind ja nicht peer-reviewed und aber im Moment ist der zeitliche Druck einfach so hoch, dass man es etwas anders sehen muss. Und das mit den Mutationen, also die werden zwar generell, wird ein Virus, wenn es mutiert, wird es weniger tödlich. Das ist die generelle Regel, das ist der der genetische Drift von Viren. Allerdings macht eine hohe Mutationsrate auch ein Impfmittel finden etwas schwieriger. Also, ja. Kommen wir nun zu Hot Takes. Ed Halaschka, hat verschiedene Hot Takes zusammengetragen zum Thema Coronavirus. Und globaler Kapitalismus. Corona zeigt die dunklen Seiten des Kapitalismus. Die Entstehung und die Mutation ist ein Produkt einer durchkapitalisierten Agrarindustrie, in der Viren mutieren und sich rasant verbreiten. Ich fand den Thread von ihm einfach nur klasse. Also ich wollte euch den nicht vorenthalten. Und da stellt halt verschiedene Profis, die halt ihre Mülltakes raushauen nebeneinander. Der Mülltake gerade für die Leute, die uns nur hören, war übrigens von Julia Schramm. Einer alten Bekannten der Weltraumaffen. Zum Beispiel Ed J. Kasek. Covid zeigt übrigens auch sehr schön, wie anfällig kapitalistische Systeme, die nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, für solche Krisen sind. Könnte man ja mal drüber nachdenken zu gegebener Zeit. Im Kommunismus ist das ja nie so gewesen, dass mal Waren nicht da waren, oder? Nein. Oder knapp waren. Und er sammelt halt auch die heißen, steilen Thesen, wo halt wir noch vor 2-3 Wochen uns noch hieß, dass es alles Panik mache. Mittlerweile verhängt die Kanzlerin Ausgangssperre für die Menschen und Kontaktsperre nicht mehr wie 2 Personen. Und wir hatten ja noch vor ein paar Wochen. Das ist nicht mit Open End oder was, ja? Ich habe es ja nicht mitgekriegt, ich frage mal nach. Die gelten erstmal für 2 Wochen, die Regeln. Mhm. Aber ich denke, das wird verlängert werden. Also in dem ersten Artikel, wo ich euch gebeten habe, dass ihr den alle liest, aus dem kann man herausfinden, dass solche Maßnahmen in etwa 2 bis 7 Wochen dauern werden, bis sie erfolgreich sind. Ja, aber der Gesetzentwurf, der momentan irgendwie besprochen wird, dazu, dass Leuten die Wohnung nicht gekündigt werden darf, da soll bis September gelten. Also macht euch selber einen Reim drauf, womit die Politik plant. Ja, muss man die mit den Älteren machen, dass man die ein bisschen besser isoliert oder so, dann hat man doch schon viel gewonnen, glaube ich, oder? Ja, aber du musst die Jüngeren auch isolieren, weil die Jüngeren genauso dran sterben können. Also. Ja, aber du bist viel seltener. Ja, 0,2. Ja, und dann ist das Gesundheitssystem überlastet bei zu vielen Infektionen. Du kannst die auch nicht isolieren, weil die ja auch ständig Kontakt mit Jüngeren haben. Die muss sie ja nicht isolieren, aber ich meine, da ist halt der Gefahrenherd und dann muss man sich doch irgendwie ein bisschen darauf konzentrieren, finde ich. Finde ich jedenfalls krass, dass sozusagen für ein Fünftel der Bevölkerung alle anderen jetzt sozusagen stillhalten müssen, ja. Ich weiß nicht, also mir passt das auch nicht, aber ich habe keine Ahnung davon. Mammon, ja. von der Rechnung ist es so, dass wenn du Millionen hättest, die infiziert wären, dass es auch für die dass es auch 20-Jährige reihenweise erwischt. Also klar, am wichtigsten ist der Schutz von den Alten, aber wenn das richtig viral geht, dann hast du auch für die Jungen einen Haufen Probleme. Also, und das kann man halt auch nicht trennen, das geht halt nicht. Also, und es geht ja vor allem auch darum, dass halt nicht so viele Leute gleichzeitig krank sind, dass wir ein Problem bekommen wie in Italien, wo man inzwischen die über 60-Jährigen nicht mehr intubiert, weil man einfach die Plätze nicht hat in den Krankenhäusern. Also ich denke, das ist wichtig, halt die Zahl der Akutkranken und Akutschwerkranken auch klein zu halten. Und das finde ich. Ja, ich befürchte nur so ein bisschen auch, dass wenn man jetzt diese Verbreitung so stark dann eindämmt, was ja natürlich in Ordnung ist, dämmt man dann nicht auch die Verbreitung von Herdenimmunität irgendwie ein oder so? Wie gesagt, ich frage nur laienhaft so. Ich habe so viele Leute auch nicht beschäftigt, aber. Man will es ja im Endeffekt. Mir widerstrebt das halt sehr vom Gefühl her. Ne? Ich finde das total übertrieben. Man will das halt nicht alles auf einmal haben. Das ist ja gerade das Ding mit der Kurve. Dass es sich über einen längeren Zeitraum zieht und damit dann halt, ja, die Leute, die es halt schwerer erwischt, sich nicht so bündeln in einer kurzen Zeit. Und das nächste Ding ist ja, wenn du wirklich einen großen Teil der Bevölkerung infiziert hast, dann bricht ja auch der normale Krankenhausalltag zusammen. Und dann geht die Todesrate von den anderen Krankheiten auch nach oben. Ja, ich verstehe, dass wir auf der sicheren Seite sein wollen. Es gab aber auch eine ganze Menge auch Virologen, zumindest habe ich 2 oder 3 gesehen, die davon abgeraten haben, solche Maßnahmen zu ergreifen. Und der Drosten doch aber eigentlich auch. Also ich wundere mich da immer, dass das so umgestoßen wird von jetzt auf gleich. Er hat ja auch eine E-Mail gekriegt, nämlich aus Amerika, und die hat ihn von abends 11 auf morgens 11 irgendwie umgestimmt oder so. Und zwar in ganz schön drastischen Maßnahmen, die er dann eben angehen wollte und vorher nicht. Ja. Naja, gut, aber ich habe gesehen, ne? Ich finde das ein ganz gutes Zeichen, dass auch ein Wissenschaftler sich da irgendwie nicht zu fein ist, zu sagen, nee, ich sehe das jetzt, nachdem ich die zusätzlichen Informationen bekommen habe, einfach anders. Also ja klar, das ist das Gegenargument, das habe ich auch irgendwie bedacht, ne? Nur für einen gestandenen Wissenschaftler sah es ein bisschen umfallerisch aus, fand ich. Aber davon abgesehen, ja, was ist denn mit den anderen, haben die jetzt alle Unrecht? Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil die Politiker einfach auf Sicherheit setzen oder so? Ja, das Ding ist halt auch, dass ein Politiker, wenn er die Wahl hat zwischen ich fahre die Wirtschaft an die Wand und ich bringe viele Tote heim, dass das halt auch between a rock and a hard place eigentlich eingesperrt ist. Also entweder sie lassen die Wirtschaft laufen und riskieren, dass das Krankensystem überlastet wird, oder sie... Ich glaube aber nicht, dass das die Virologen, die ich da gehört habe, im Auge hat mit dem Wirtschaftssystem, dass denen das da so besonders wichtig war. Nee, so aber dass man das den Leuten nicht so zumuten sollte. Aber von der Wirtschaft war da nicht die Rede eigentlich. Aber der Politiker entscheidet ja dann am Ende. Und das Ding ist, dass halt eine Wirtschaft, die, wenn wir jetzt zum Beispiel, das Worst-Case-Szenario wäre -5 bis 10% Wirtschaftswachstum dieses Jahr, aber das macht halt auch sehr viel mit der Gesellschaft. Also wenn du Existenzen vernichtest, da gehen zum Beispiel halt auch die Selbstmordraten und sowas, geht halt auch stark nach oben. Ja, eben. Also, das rechnet sich dann immer noch mal gegeneinander sozusagen. Ja, genau. Ja, ich meine, das mit den Schulden und so weiter ist ja auflaufen. Dann müssen die Vermieter dann auf Miete verzichten oder so. Da freuen die sich aber. Und wenn die auf Miete verzichten, dann muss der Staat auch auf die Einnahmen aus der Miete natürlich verzichten. Ich habe viel versprochen so, ne? Ich habe heute auf Twitter schon, ging schon rum, einen Brief von einem Vermieter, der von sich aus angeboten hat, zu sagen, wenn das bei euch im Moment wirtschaftlich nicht geht, verzichte ich auf die Kaltmiete. Und das Argument, was er gebracht hat, fand ich auch fair. Er hat nämlich gesagt, warum sollen die Vermieter die einzigen sein, die davon nicht belastet werden, von dieser Krise. Ja. Weil wenn alle weiter Miete zahlen, ist es für jemanden, der von Vermietung lebt, ja fein. Also. Ja, ist ja schön, dass er das so sieht, aber ich glaube nicht, dass das Verbreitung findet, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch nicht überall so. Ne? Es gibt ja auch genug Leute, die das mit der Vermietung nebenbei machen. Also ein alter Chef. Ja, ja, nee, ich sag ja auch gar nichts, aber ich finde das ein gutes Zeichen von jemandem, der es kann. Weil nebenbei bist du dann auch nicht darauf angewiesen, sozusagen. Ne? Aber gut. Kleine Leute sind häufig nicht darauf angewiesen, diese Vermietungsgeschichten, das sind ja doch häufig irgendwie große Firmen, aber eben auch nicht immer und so, ne? Ja, da muss man halt wirklich differenzieren zwischen den Leuten, die halt so viel haben, dass sie auch genug Sitzfleisch haben, sowas durchzusetzen. Oder andere Leute, die vielleicht einfach auch auf Mieteinnahmen angewiesen sind, um ihre Ausgaben einfach zu regeln. Ja, wie gesagt, dann müsste der Staat auch ein bisschen verzichten auf Wohnsteuer oder sonst was. Rente oder sowas, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, bevor ich das jetzt hier ausblende, wollte ich nochmal auf diese Sache mit dem Soros eingehen. Die hier gesagt wird, irgendwie mit, dass der Dingenskirchen, wie heißt der von Ungarn? Orban. Orban, irgendwie gesagt, dass George Soros daran schuld ist. Ja, das finde ich natürlich auch ein bisschen komisch. Ja, der Soros, der hat persönlich den Leuten in den Mund gespuckt. Ja, aber das sieht man halt, wie das auf allen Seiten halt eben irgendwie ist. Ne? Also, ist halt für diese ganzen Heinis, ist halt alles irgendwie. Ja, Politik und jedes Ding ist irgendwie ein Punkt, wo man irgendwie anderen Leuten irgendwelche, ja, die halt ownen kann und so. Also ich find's ziemlich blöd. Also unser Zuschauer Heiko Jakob hat im Chat schon gesagt, er sagt es mir jetzt nochmal auf Twitter, ihr vergesst, dass wir immer noch im ansteigenden Teil der Kurve sind, der dicke Brocken kommt erst noch und das ist natürlich auch ja. Richtig. Wir sehen ja in Italien, wie es aussieht, wenn das richtig losgeht. Und da sind wir noch auf dem Weg hin. Und deswegen also die stark gefallenen Zahlen der Deutschen, die liegen in der neuen Zählweise, oder wie war das, ne? Also die Zahlen, nachdem du so einen Shutdown wie in China machst, also komplett Quarantäne etc. Nee, das meine ich nicht. Die letzten 200 Tage ist doch die Zahl der neuen Ansteckungen stark zurückgegangen in Deutschland. Nein. Das war aber, glaube ich, auf unten Erzählung. Ja, zumindest in dieser Grafik, die ich da hatte, beziehungsweise in der Liste. Ja, aber mehrere Tausend ist halt immer noch kein starker Rückgang. Das ist Reproduktionsbasiszahl von über 1 und alles, was über 1 ist, ist scheiße. Also von 4.500 auf 1.500 an einem Tag war das. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur die Zählweise, glaube ich, ne? Wollte ich nochmal darauf hingewiesen haben, dass das eben kein realer Rückgang ist, wahrscheinlich. Ne? Ich habe von Zählweisenänderungen habe ich nichts vorliegen. Dann in dem Kontext ich also von der KI habe ich aber das wörtlich gehört, sozusagen, dass in der Pressekonferenz. Der Zählweise muss man eine Sache immer im Hinterkopf haben. Und zwar, worauf bezieht sich das? Und das bezieht sich auf die getesteten Fälle. Inwieweit waren die Tests verfügbar und inwieweit gab es da halt auch eine Diskrepanz vom zeitlichen, wie viele Tests wurden in welchem Zeitraum. Deutschland hat angeblich 170.000 Tests gemacht. Deswegen ist da sowieso eine Sache, dass diese Kurve sich sowieso auch erst über die nächsten ein, zwei Wochen so glätten wird, dass man da vernünftige Rückschlüsse draus ziehen kann. Auch ein Problem. Nicht überbewerten. Ja, und in der Situation, in besonderen Situationen wie Flüchtlingsheimen, ich kann mir auch vorstellen, ich meine natürlich Altenwohnheime ist derzeit bestimmt eine sehr schwierige Situation, aber überall, wo Leute halt in engen Situationen zusammenwohnen, ein anderes Beispiel wären ja beispielsweise auch Erntehelferunterkünfte oder sowas, das sind ja alles Situationen, die so eigentlich nicht mehr gehen, weil diese ganzen Abstandsregeln da nicht eingehalten werden können. Und ja, ihr habt irgendwer ein Beispiel eingereicht. Ich weiß nicht, wer es war. Das habe ich eingereicht. Ich wollte zu den Erntehelfern nochmal sagen, die gibt es ja dieses Jahr nicht, weil aus Polen niemand einreisen darf. Die haben ja schon jetzt gesagt, die Spargelernte wird der erste Test, wie wir das organisiert kriegen überhaupt. Ne? Sonst verrottet der Spargel halt in der Erde, weil die Polen nicht einreisen dürfen. Ja, das hier fand ich interessant. Fahr das doch einfach bitte mal ab. Bin oder bieten keine besonderen Höhepunkte. Auf dem Suhler Friedberg ist es etwas anders. Wie zu erwarten, stößt die Maßnahme der Quarantäne bei den 533 Insassen nicht unbedingt auf Gegenliebe. Wir haben also seit gestern Nachmittag immer wieder 10 bis 20 Personen, vor allen Dingen junge Männer, die versuchen, über den Zaun sich aus der Einrichtung zu entfernen. Das ging am gestrigen Nachmittag damit los, dass sie auch angedroht wurde, die Einrichtung in Brand zu setzen. Ich glaube, du machst Geräusche, Ebel. Dass man Gullideckel entfernte, um zu sehen, ob man durch die Kanalisation in die Stadt gelangen konnte. Das ist uns gestern durch Polizeikräfte gelungen, das zu verhindern. Am heutigen Tag gegen 11.40 Uhr versammelten sich vor dem Haupttor etwa 30 Personen, wie gesagt vor allen Dingen junge Männer von den Nationalitäten, vor allen Dingen Bürger auch aus Georgien, als auch aus dem Maghreb-Staat, die unter Zeigen einer IS-Fahne versuchten, das Tor zu überwinden und eine sehr aggressive Stimmung an den Tag legten. Dabei wurden vor allen Dingen Kinder in der ersten Reihe postiert und eben die Kinder als Schutz für ihre Handlungen genutzt. Ja, unsagbar, oder? Also da ist wohl halt, das wurde unter Quarantäne gestellt, weil es da halt Infektionen gibt in dem Flüchtlingsheim. Und ja, so wird die Gastfreundschaft gedankt, indem man die Kinder vorne hinstellt, damit die Polizei sich nicht traut, irgendwie durchzugreifen. Finde ich wunderbar, wirklich. Solidarität. Ja, da gab es bestimmt auch noch ein bisschen mehr Kontext zu, aber es sind natürlich harte Situationen. Ich sage ja, es ist eine Notfallsituation und gerade in solchen Sachen, ich meine, wir können ja auch über Gefängnisse reden. Ich weiß ja nicht, ob das hier in Deutschland so gehandhabt wird, wie in anderen Ländern, wo ja teilweise Leute vor Verbüßung der Freiheitsstrafe auch entlassen worden sind, vorsorglich, bevor es halt zu solchen Situationen hier kommt. Ich fand es hier auch ein bisschen erschreckend, dass er von Insassen redet. Ja, ich meine, es ist ja ein Flüchtlingsheim und nicht ein Flüchtlingscamp, gehe ich mal von aus. Naja gut, das ist in der Quarantänesituation, kann man das, glaube ich, schon so sagen. Ja, Quarantäne-Insasse, okay, gut. Wenn es so gemeint war. Ja, also ich bin immer noch baff darüber und ich mache mir jetzt schon langsam Gedanken, ob ich das nur irgendwie falsch gehört habe oder so. Aber er hat doch gerade gesagt, dass die eine IS-Fahne dabei hatten, oder? Ja, die hatten eine IS-Fahne dabei. Also, ja. Also ich Provokation, ja. Provokation, also mich wundert, dass das keine Riesen-Story ist. Also. Was ist, wenn in was weiß ich, irgendwo in irgendeinem DDR-Kaff irgendwann Leute mit einer Hakenkreuzfahne aufmarschieren gegen das Kontaktverbot? Was ist dann? Dann ist wieder überall auf allen Kanälen Brennpunkt und Demokratie in Gefahr, nehme ich an. Aber die IS-Fahne, komm, lass die Kinder spielen. Und ich frage mich auch, was machen Leute aus Georgien in unseren Asylbewerberheimen? Aber gut. Ja, und hier haben wir den nächsten Hot-Take. Es gibt Schätzungen, wonach 15-20% in der Bundeswehr eine rechtsextreme Gesinnung haben. Ein Ausnahmezustand mit rassistischen, bewaffneten Offizieren auf der Straße, das finde ich auch keineswegs beruhigend. Das Coronavirus ist ein ernstes, aber nicht unser einziges Problem, sagt Frieda Ackermann von den neuen deutschen Medienmachern. Da bleibt mir einfach nur die Spucke weg. Eine Schätzung, irgendeine Schätzung sagt ihr, dass es da draußen rechtsextreme Offiziere auf der Straße geben wird. Und er hat wahrscheinlich Angst, dass die dann aus rassistischen Motiven, auf, weiß ich nicht, was die dann machen mit den Waffen. Ich weiß nicht, was für ein Deutschland stellst du dir vor, Frieda? Und warum bist du noch hier, wenn du so eine Angst vor uns hast? Also meine Schätzung ist, dass 80-90% von allen Journalisten in Wahrheit Aktivisten sind, die nur ihre Politik gerne machen möchten. Ja. Und ein Ausnahmezustand mit postmodernen, progressiven Journalisten auf der Straße finde ich auch keineswegs beruhigend. Oder zu Hause vor den Schreibmaschinen. Ja, hier wurde wie immer halt mal wieder eine vernünftige Aussage gehijackt, um politisch Propaganda zu betreiben, ja. Die ursprüngliche Aussage war ja, mir wird wirklich schwindelig, wenn Leute anfangen, sich A, eine Ausgangssperre zu wünschen, die dann B, auch noch die Bundeswehr durchsetzen soll. Ja, wir müssen zusammen Corona bekämpfen mit Maßnahmen, die man nicht mit Maßnahmen. Aber nicht mit Maßnahmen, die man nur von anderen Staaten oder Diktaturen kennt. Das ist ja eine gute Aussage, ja. Und da direkt zu sagen, ja, vor allem, weil 20% der Bundeswehr rechtsradikal sind, das sei jetzt mal wirklich dahingestellt. Aber das ist doch wirklich nicht der Kern der Angelegenheit jetzt. Ja gut, aber wobei man sagen muss, der Absender des unteren Tweets ist die Frau Horn. Ich glaube nicht, dass sie das so gemeint hat, wie du das gerade verstanden hast. Die war da auch wahrscheinlich wieder im, oh Gott, da sollen Soldaten auf die Straße, das ist das Vierte Reich-Modus. Ja, also ich meine, dass es besorgniserregend ist, ist doch klar. Ja, und wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, ne, man darf nicht dafür sorgen, dass temporäre Maßnahmen zum Normalzustand werden. Ja. Darauf sollte man immer hinweisen, das finde ich gerechtfertigt. Und das sollte man nicht so politisch manipulieren. Ja, und das hat mich jetzt halt auch wieder geschmerzt, in den letzten Tagen halt mehrere Aussagen von Politikern der Linkspartei zu hören, die zwar genau das Richtige sagen, aber dann halt auch direkt wieder nur die Politik in den Vordergrund stellen. Und man kann ja froh sein, dass wenigstens ein paar Leute sich gegen so Sachen wie Einschränkung von Persönlichkeitsrechten noch aufregen, aber es sollte nicht nur aus politischen Gründen passieren, sondern aus Überzeugung. Naja. Ja, was vielleicht Normalität wird, ist hier schon mal skizziert von dem Herrn Kemper, nämlich so ein Battlebrief im Prinzip, den er, ja, ich hatte jetzt keine Newsletter erhalten, aber hat er auch auf seiner Seite veröffentlicht, dass er wahrscheinlich Geld braucht in nächster Zeit, weil er nämlich die Auftritte alle abgesagt bekommen hat, die er machen wollte. Und ja, will ich gar nicht groß hämisch sein oder so, er ist sicher nur einer von vielen, ne? Wenn das so geht, bis September oder so haben sie ihm die Auftritte oft abgesagt und damit die Einnahmen. Und er bittet jetzt so einen ganzen Haufen Geld, aber gut, da soll sich ja nicht mehr drauf tun, der mit ihm vielleicht auf anders eins steht oder so. Ja, ich glaube, diese ganzen Patreon- und PayPal-Geschichten werden in nächster Zeit blühen, weil es gibt keine Republika, es gibt kein Seminar von der Amadeo-Antonio-Stiftung, keine Autorenlesung für dein kleines Buch oder so. Das gibt's alles nicht, wo du normalerweise Geld mitverdienst, wenn du so jemand bist. Ja, ich kenne gerade ungefähr ein halbes Jahresbudget so veranschlagt, würde ich mal so über den Daumen sagen. Ja. Staat drohen Kosten von bis zu 1,5 Billionen Euro durch Corona-Krise. Und da hat von der Deutschen Bank der Chefsvolkswirt David Volkert-Landau hat Rechnungen angestellt. Die wirtschaftliche Lage hält Volker Landau für dramatisch. Deutschland stehe vor der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Falls es wie befürchtet vorübergehend zu umfassenden Betriebsstilllegungen, Shutdowns komme, also falls, sei für das Jahr 2020 mit einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandprodukts von 8-10% zu rechnen. Der Einbruch wäre damit rund doppelt so stark wie 2009 nach der Weltfinanzkrise, der bislang tiefsten Rezession der Nachkriegszeit. Sollte die Zahl der Corona-Neuinfektionen erst im Herbst ihren Höhepunkt erreichen, könnten auch staatliche Preiskontrollen und die Einschränkung der freien Lohnbildung nötig werden, sagte er. Dann können wir auf eine breiteren Front staatlich geprägte Volkswirtschaft bekommen. Allerdings halte ich das, dass es bis zum Herbst geht, aktuell für unrealistisch. Möglich, aber unrealistisch. Also wird schon alles nicht so schlimm werden. Ja, aber es sieht nicht so gut aus, wenn es der Chefsvolkswirt der Deutschen Bank schon so raushaut. Ja, kommen wir zu den Lieferungen, die sichergestellt werden sollen. Amazon beschränkt Lieferungen nicht notwendiger Waren in Frankreich und Italien. In Amerika haben sie das auch gemacht, und zwar haben sie dort bis zum 4. April oder sowas seltsam dieses Datum, quasi gesagt, unser Fulfillment bei Amazon Business, wo quasi die Händler ihre Waren nach Amazon schicken. Es wird bei Amazon im Lager eingelagert und dann nach Bestellung direkt verschickt. So funktioniert das mit dem Overnight. Da werden keine neuen Waren angenommen, außer die sind pharmazeutisch oder medizinisch-technisch, irgendwie sowas. Halt die unverzichtbaren Waren. Lebensmittel zählen wohl teilweise auch dazu. Und das ist genauso, wie es in Italien und Frankreich umgesetzt wird. Deswegen erzähle ich jetzt das einfach, wie es in Amerika gemacht wird. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hier auch kommen wird oder ob die es schon angekündigt haben. Hier wurde ja weiterhin immer gesagt, alle Lieferbetriebe sollen nicht betroffen sein. Aber das ist ja wohl eine unternehmensinterne Entscheidung, die da getroffen wird. Und was auch weiterhin ist, alle Händler, die nicht dieses Fulfillment benutzen, sondern die einfach nur die Plattform benutzen und ihre Ware auf einem anderen Weg an den Kunden verschicken, sind davon nicht betroffen. Ja, so viel dazu. Also selbst wenn es hier in Deutschland auch so kommen würde, alle Händler, die nicht über dieses Amazon Prime oder Fulfillment bei Amazon die Sachen ausliefern, die können die Plattform auch weiterhin nutzen. Und wenn die Zugang zu den Postdienstleistern haben, sollte es da auch keine Unterbrechung geben. Ja. An alle Leute, die immer bei Amazon bestellen. Videokonferenzen, VPNs, Gaming, mehr Datenverkehr am DE6. Ja, dadurch, dass alle Leute Homeoffice machen und wir hatten es ja letztes Mal schon angesprochen mit Netflix, dass Netflix vielleicht gedrosselt wird, was ich weiterhin für falsch halte, weil die einfach im Gegensatz zu anderen Streaming-Dienstleistern einfach eine sehr viel dezentralere Infrastruktur haben. Allerdings kann das halt sein, nehmen wir mal ein Beispiel, die Filme, die am meisten geguckt werden, die sind vor Ort gelagert, aber irgendwelche Serien aus den 80er Jahren, die nur selten geguckt werden, die werden dann auch nur vom Server aus Amerika geholt und vielleicht werden diese Inhalte gedrosselt werden, aber ich kann mir das bei Netflix weiter nicht vorstellen. Allerdings, Plattformen wie PlayStation, Xbox, eventuell auch werden auf ISP-Ebene irgendwelche anderen Gaming-Sachen portgesteuert irgendwie gedrosselt. Das könnte sein, dass das kommt. Aber das hängt halt davon ab, ich weiß nicht genau, wie die Ausgestaltung jetzt hier ist. Weil wir haben ja einen Vorrang für netzkritische Datendurchleitung. Das heißt beispielsweise, wenn zwei Ärzte miteinander eine Videokonferenz haben oder ein Arzt mit einem Patient, müsste diese Verbindung an sich Priorität haben. Aber es wird ja nicht zentral gesteuert, sondern die Netzprovider, die steuern ja ihre eigene Netzlast. Ja, und priorisieren halt da nur allgemein, wenn eine hohe Last ist, aber halt nicht, die diskriminieren da halt nicht, ja, ist das jetzt jemand, der sich einen Film angucken will oder ist das jemand, der halt gerade mit seinem Arzt telefoniert? Ja, und es kann sein, dass sich da auch ein bisschen was ändert. Weiß nicht, du hast da ja ein bisschen mehr Ahnung von, Chris, hast du da vielleicht auch irgendwas zugehört? Ich habe da bis jetzt halt nur Spekulationen zu. Naja, nach allem, was ich gehört habe, soll das in der Europäischen Union irgendwie im Gespräch sein, dass, also irgend so ein Typ hat da irgendwie wohl gemeint, man müsste da jetzt was drosseln oder so und sich da irgendwie an die Leute gewandt. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wirklich ein Problem darstellt, dieses Streaming. Weil, ja, also eigentlich, das Internet ist eine Infrastruktur, das ist eine Rieseninfrastruktur, da kann eigentlich, also ich meine, auf diesen ganzen Glasfaserkabeln kannst du halt etliche Sachen hin und her schicken ohne Probleme, gerade heutzutage mit der Frequenz, mit der das passiert und so, das ist ja das einzige Limit ist die Lichtgeschwindigkeit halt dabei, ne? Also da geht so einiges. Das einzige Problem, was man normalerweise hat, ist bei den Sachen, die übers Handynetz laufen, aber auch das ist dann halt nur ein Problem, was dann partiell auftritt, also eigentlich da, wo ja, also wenn sich jetzt mehrere Leute mit einem Knoten irgendwie verbinden, das hat man ja immer noch bei irgendwelchen Ereignissen, irgendwelchen Sachen, die jetzt irgendwie passieren in bestimmten örtlichen Raum, dass dann teilweise die Handynetze halt überlastet sind. Aber dass man jetzt wirklich das ganze Internet drosseln muss, damit die Leute irgendwie Homeoffice machen können, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, da Da sind die Leute jetzt zu paranoid. Dass sie irgendwie also meinen, du meinst, aus technischer Sicht sollte es da nicht zu Engpässen kommen und eigentlich deswegen nicht, Leute, nee. Die gar nicht erst in die Situation kommen, diskriminieren zu müssen. Ja, normalerweise nicht, aber soweit ich weiß, haben die das jetzt wohl schon angefragt bei irgendwelchen Leuten, die halt viel Streaming anbieten. Sowas wie YouTube. Oder halt eben Netflix oder so. Dass sie es im Naja. Prinzip runterfahren sollten, aber ja, also keine Ahnung. Ja, ich meine, wenn sie einen Aufstand wollen, dann sollten sie jetzt mal dafür sorgen, dass alle Online-Gamer nicht mehr ordentlich zocken können. Dann gibt es vielleicht tatsächlich mal eine Revolution. Oder die Pornoseiten blocken. Ja, aber vielleicht sind sie ja auch zu schlau dafür. Ja, keine Ahnung. Datenübertragung muss erwachsen werden, sage ich dann nur. Dann ist das wieder wie früher, wo du dir dreimal überlegst, ob du ein Spiel löschst, was auf deiner Festplatte Platz wegnimmt, weil das Runterladen von Steam so lange dauert. Ja, die Telekom, beziehungsweise hier die Mobilbetreiber von der ehemaligen Post. Ja. Die haben Daten gesammelt, auch in Österreich, und die dann an den Staat gegeben und vorher, glaube ich, auch an den, ach genau, das RKI hat auch welche bekommen, das Koch-Institut halt, damit sie da ein bisschen besser das so einschätzen können, wie das mit dem Virus abläuft und so. Ja, und wird unter anderem kritisiert, jetzt nicht hier, aber nicht zuletzt bei Netzpolitik, dass. Ja, dass man da vielleicht aus den angeblich anonymisierten Daten dann vielleicht doch auch persönliche Daten rausziehen könnte. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Und ja, die haben das auch schützlich hergeleitet. Also wirklich ist das sicher. Ob die das machen, ist eine andere Frage. Ob sie das brauchen, ne? Eigentlich nicht unbedingt. Aber dass die Regierung das braucht, das wüsste ich aber auch nicht halt, ne? Dass der Bund das braucht, die Handystandortdaten wozu, ne? Da fallen jetzt die ganzen. Die Leuten fallen jetzt diese Daten einfach so in den Schoß oder so. So hat er das jetzt politisch auch geschrieben. Finde ich auch unmöglich. Vielleicht brauchen sie das noch ein bisschen, deswegen noch ein bisschen, damit sie das in Ruhe auswerten können. Ja, das mit den Standarddaten ist ja auch im Endeffekt eine Sache, die im Infektionsschutzgesetz ein wichtiger Punkt ist, beziehungsweise sich aus dem Infektionsschutzgesetz ergibt, weil es da um die Ortung von ja, Mitinfizierten geht. Wenn eine Person als infiziert gilt, soll ja die Infektionskette Ja, nach. nur bei anonymisierten Daten geht es ja um Bewegungsprofile ganz allgemein, damit man das ein bisschen besser versteht oder so, habe ich das Ja, und da verstanden gibt es halt jedenfalls. die Ausnahmeregelung dafür. Im Infektionsschutzgesetz. Ja, hier ist halt der andere Artikel von Netzpolitik, die führen das auch noch ein bisschen aus. Speziell, dass man diese Entschlüsselung vielleicht auch knacken kann und so. Da gehen sie noch drauf ein. Ja. Bisschen technischer Artikel, aber lesenswert. Ja, und nochmal, ob die Daten anonymisiert sind oder nicht. Hier geht es ja darum, um allgemeine Bewegungsprofile auszuwerten, aber um solche Infektionsketten nachzuvollziehen, ist es explizit auch erlaubt, diesen Eingriff in diese persönlichen Daten vorzunehmen. Ich habe noch kurz eine Eilmeldung. Angela Merkel ist in Selbstquarantäne, nachdem ein Arzt, mit dem sie Kontakt hatte, positiv getestet worden ist für Coronavirus. Gerade über BNO Newsroom reingekommen, der niederländische Nachrichtenagentur. Ja. Ja, Moment mal, hat die nicht gerade mit allen Minister, war das war eine Videokonferenz, hoffe ich, ja? Ja. Berlin. Ja, hier haben wir eine kleine Meldung aus Berlin aus den letzten Tagen. Ich meine, die Ereignisse überschlagen sich, aber das ist jetzt einfach nur ein Artikel, wo es halt nochmal darum geht, was ich vorhin gesagt habe, ja. Diese ganzen Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte sind sehr unangenehm und es ist gut, dagegen vorzugehen, auch wenn es vielleicht derzeit notwendig ist. Aber man sollte es nicht politisch irgendwie versuchen auszuschlachten. Ja, in Berlin ist es halt dazu gekommen, dass halt mit dieser drastischen Rhetorik gehandhabt wird, halt auch mit den Ausgangssperren. Es sind ja weiterhin nur Ausgangsbeschränkungen. juristisch gesehen gibt es Ausgangssperren in Deutschland nicht. Aber Ausgangsbeschränkungen gibt es halt. Ja, und deswegen sind ja auch vorhin in der Rede so Sachen wie Joggen gehen, sportliche Betätigung und sowas explizit als Ausnahme und als, glaube ich, wichtig genannt worden von der Frau Merkel, weil es halt eine Ausgangssperre ist und solche Sachen explizit halt nicht rechtlich wirklich durchsetzbar sind. Außer halt unter anderen Rahmenbedingungen wieder. Ja, und die Rhetorik und die Polemik ist halt sehr hochgeschwappt. Ja, unter anderem gab es einen Vorschlag, dass man die Situation doch dadurch lösen könnte, dass man irgendwie mit Lautsprecherwagen die Leute darauf hinweisen könnte, bitte halten Sie Abstand zueinander. Und die könnte man durch die Berliner Parks fahren lassen. Und da müsste es doch gar keine Beschränkung geben. Aber gut, ich meine, das Thema hat sich ja, denke ich mal, jetzt erstmal sowieso gegessen. Aber trotzdem immer noch mal der Hinweis, es wäre schön, wenn die Stimmen, die mahnen, es jetzt halt mit den Freiheitseinschränkungen nicht zu genau zu nehmen, nicht nur aus der politischen Ecke kommen würden, sondern halt mit Augenmaß halt die Sachen ein bisschen klarer darstellen. Ja, weil ich fand den Tonfall der Rede von der Frau Merkel auch, es hätte ein bisschen mehr das in den Vordergrund stellen sollen. Die Rückkehr zur Normalität im Auge. Ja. Naja. Hier haben wir die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefinnen. Das ist kein Sternchen. Und Regierungschefs der Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland. Ja, das ist am letzten Montag entschieden worden, bevor Bayern seine Maßnahmen angekündigt hat und bevor alle anderen Maßnahmen angekündigt wurden. Und in diesen Handlungsempfehlungen steht im Endeffekt auch alle das drin, was jetzt beschieden wurde als diese Empfehlungen für die Ausgangsbeschränkungen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da siehst du auch die Bullet Points. Ja, und das einfach nur, das war am Montag schon klar, dass das überall kommen wird. Ja, also wir haben die Ausnahmen, welche Geschäfte werden nicht geschlossen, die explizit genannten Beispiele wie die Friseurläden und die Bordelle, ja, und was zu verbieten ist, was zu schließen ist. Also hier ist nochmal die ganze explizite Liste von den Empfehlungen. Ich denke mal, das wird auch sich da in dem Dokument widerspiegeln, was jetzt als Grundlage für die Rede von der Frau Merkel heute im Nachhinein geliefert werden wird. Also die Frau Merkel hat eindeutig gesagt, Friseure, Schönheitssalons etc. pp. Alles zumachen, solange es nicht medizinisch ist. Ja, ja. Weil die Friseure und sowas waren ja noch weiter offen jetzt die ganze Zeit. Ja, ist systemrelevant. Ja. Gut, das mit hier, die Friseure sind immer explizit rausgenannt, weil die Friseure beispielsweise, glaube ich, auch in den Definitionen, die dem Infektionsschutzgesetz zuliegen und zu Hygienebetrieben zählen. Und Hygienebetriebe sollen ausdrücklich nicht geschlossen werden, sondern zählen als systemrelevant, weil sie ja der Hygiene dienen. Werden jetzt aber geschlossen mit der Anweisung, die Frau Merkel verlegt. Nee, die werden nicht geschlossen. Doch. Ich glaube, das hat einfach nur den Hintergrund, dass sie in dieser Kategorie waren und jetzt einfach nicht passen unter den genau. Die hat gesagt, Friseure, Nagelsalons. Friseure, Nagelsalons, der ganze Kram. So, Garten, dort hier Bedarfsmärkte. Hast du dich nicht geschlossen? Ja, gut, du darfst ja Märkte nicht geschlossen, ja. Du musst ja deine Tiere auch versorgen können, ne? Ja, kann ich wieder in den Baumarkt gehen, wa? Ja, das ist halt, weil sie irgendwie gesagt haben, man muss ja teilweise Instandsetzungen irgendwie machen, die wichtig sind und deswegen braucht man auch einen Baumarkt. Ja, wenn dir irgendwas kaputt geht zu Hause, möchtest du halt doch auch vielleicht die Schelle und den Flansch kaufen können. Damit dein... Das ist Langeweile, man kann mal was basteln oder so, ne? Kannst du auch. Ja. Du hast ja Klorollen und Nudelpackungen zu Hause. Da so sieht's aus. Nudelbilder auf Klorollenpapier. Und Desinfektionsmittel. Ja, und hier haben wir das Dokument aus Bayern. Vollzug des Infektionsschutzgesetzes. Vorläufige Ausgangsbeschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie. Bekanntmachung, ja, ja, ja, da. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlässt auf der Grundlage des Paragraphen 28 Absatz 1, Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit folgende Allgemeinverfügung. Ja, und dann sehen wir hier die Beschränkungen, die jetzt halt auch nochmal beschlossen wurden, bestätigt wurden von der Bundeskanzlerin. Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern. Ja, jetzt ist dazugekommen maximal zwei Personen. Ne? Und als zusätzliche Beschränkung. Ich denke mal, das wird in Bayern dann auch so umgesetzt werden. Dann, dass man halt nicht mehr diese im Infektionsschutzgesetz genannten Einrichtungen nicht mehr besuchen darf. Ja, also ich muss das jetzt nicht alles vorlesen, aber es ist ja nochmal ganz interessant, sich das anzugucken. Vor allem, was Interessantes ist, was die wichtigen Ausnahmen sind. Man muss quasi bei jeder, also die Polizei ist quasi autorisiert im öffentlichen Bereich, jeden zu jeder Zeit darauf anzusprechen, ob er halt glaubhaft machen kann, dass der Preis jetzt weg oder ich? Preis ist weg. Glaubhaft machen kann das und dann war still. Dass die triftigen Gründe zutreffen. Ja, aber ich denke mal, das wird alles jetzt dann durch das neue Ding wahrscheinlich eher ergänzt bzw. ersetzt. Sport und Bewegung an der frischen Luft. Ja. Außerhalb. Du cuttest die ganze Zeit weg, Preis. Wir haben nichts gehört. Ja, da DDoS uns der Mars wieder. Was? Nicht der Mars, sondern der Mars. Das passiert mir ständig, dass ich mit dem verwechselt werde. Das ist nicht gut. Ja, aber hat auch mir jetzt, hat ein alter Bekannter von mir auf Twitter gepostet, dass das in seiner Umgebung gab es die Beerdigung von einem 3-jährigen Mädchen und das muss ziemlich krass gewesen sein, weil du musst halt dort auch diese Regeln einhalten, ne? 1,5 Meter Abstand und kannst nicht die Hand geben, all diese Dinge, die halt, gerade wenn ein Kind stirbt, halt wahrscheinlich echt wichtig sind, dass du diese in den Arm nehmen, auf den Rücken klopfen und finde ich schon krass. Ja, weiß nicht, kommt der Preis nochmal wieder? Irgendwo führt er jetzt ein Selbstgespräch oder ist er jetzt auch raus aus dem... Keine Ahnung. Okay. Können wir mal vielleicht das nächste nehmen. Hört man mich? Hallo? Ja, yes, jetzt. Ja. Nö, dann. Ja, Verzeihung. Da beim Wichtigsten gehe ich eigentlich raus, ja, weil das sind ja eigentlich die Dokumente, die man sich auch wirklich durchlesen sollte, alle, einfach nur, um eine Tendenz zu bekommen, wohin es geht. Ja, und hier haben wir das Infektionsschutzgesetz. Wenn du so lieb bist, mal bis Paragraph 28 runter zu scrollen. Ich weiß, sorry, dass ich jetzt die Seite nicht weiß. Das ist ziemlich in der Mitte. Sage ich jetzt einfach mal. Hier in diesem Dokument werden erstmal sehr viele Definitionen über Krankheiten und über verschiedene, wie werden Einrichtungen klassifiziert, welche Sachen sind systemrelevant und welche nicht, gemacht. Ab Paragraph 28 geht es halt auch um die, da kommt sehr oft, ab Paragraph 28 kommt sehr oft das Wort Ermächtigung vor. So. Unter anderem wurden die bayerischen Maßnahmen ja auch gerechtfertigt mit Paragraph 28, Absatz 1, Satz 1 und 2, werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in Paragraph 29 bis 31 genannten. Da geht es um Quarantäne und sowas. Soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, also zeitlich unbefristet. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Sie kann Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen, Quarantäne, oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, nicht in Krankenhäuser oder Altenheime gehen, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. Auch zeitlich unbefristet. So, der nächste Satz wurde nicht mehr als Begründung genannt. Ich lese ihn trotzdem vor. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Ich sag's nochmal. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. So, ich hoffe, es haben alle verstanden. Relativ normal, würde ich sagen. Also das ist absolut normal. Also du kannst niemanden zu irgendwas zwingen. Ja, an sich kann man niemanden zu irgendwas zwingen, aber direkt im nächsten Satz. Die Grundrechte der Freiheit der Person, der Versammlungsfreiheit und der Unverletzlichkeit der Wohnung werden insoweit eingeschränkt. Das darfst du normalerweise nämlich auch nicht. Aber es ist hier explizit genannt, eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Deswegen sage ich es jetzt zum vierten Mal. Ja, ist aber normal. Ja, aber das andere ist ja auch nicht normal, aber es ist hier nicht explizit genannt. Ja, also es ist schon so. Und unter ab Paragraph 30 geht es halt um die Quarantänemaßnahmen. Was da alles, wer da quasi ermächtigt wird, was zu machen. Mal ganz kurz zwischenfragen, wie so ein Ausländer das verstehen soll. Sind die Einzigen, die frei rumlaufen dürfen, ne? Hab ich nichts verstanden. Ja. 30 Paragraphen, ey. Ja, okay, Entschuldigung, mach weiter. Ja, ich denke mal, wichtig ist hier der folgende Punkt. Kommt der Betroffene den seine Absonderung betreffenden Anordnungen nicht nach oder ist nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen, dass er solchen Anordnungen nicht ausreichend Folge leisten wird, so ist er zwangsweise durch Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder einem abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses abzusondern. Ansteckungsverdächtige und Ausscheider können auch in einer anderen geeigneten abgeschlossenen Einrichtung abgesondert werden. Das Grundrecht der Freiheit der Person kann insoweit eingeschränkt werden. Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt entsprechend. Da habe ich nicht so ganz verstanden, was Sie damit meinen, aber ja, der Ausscheider, ne, der Abgesonderte, der kann gegen seinen Willen festgehalten werden, aber nicht gegen seinen Willen behandelt werden. Ja, normal. Gefahrenabwehr nennt man das. Mhm. Und dann macht er immer zu den Polizisten. Habe ich auch schon gesehen, solche Szenen. Ja, ich denke auch mal, diese Sache, das ist ja jetzt auch nicht neu, ne? Das haben die ja in ihrem Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich schon seit Jahren stehen, diesen ganzen Kram. Aber es wird ja jetzt halt angewendet. Ja, das ist richtig, aber es muss halt auch nochmal explizit gesagt werden, um den Leuten halt auch hervorzurufen, dass rechtlich gesehen die Situation ernst ist, auch wenn die sie vielleicht vom Krankheitsverlauf her nicht ernst nehmen. Rechtlich gesehen ist die Situation ernst jetzt. Also ob ihr es ernst nimmt oder nicht, rechtlich gesehen ist es ernst. Ja, und hier haben wir einen Teil der Verbreitungsgeschichte des Ganzen, nämlich die Skiurlauber und vor allem die Skiurlauber, die den Ort Ischgl in Tirol besucht haben. Und es ist ein ziemlich interessanter Artikel, der einem die Geschichte so ein bisschen erzählt, dass nämlich Tirol oder die Fremdenverkehrsverbände dort halt versucht haben, das Ganze runterzuspielen, um ihren Gewinn, ihre Einnahmen nicht zu gefährden und wochenlang gesagt haben, nein, ist gar kein Ding und überhaupt nicht. Und jetzt haben wir die Lage, dass zum Beispiel 5000 Norweger infiziert sind und da konnte man nachweisen, dass das alles in Österreich Urlauben passiert ist, zum Teil halt auch in Ischgl. Und man weiß ja, wie das ist, so Après-Ski und all sowas, da sind die Leute in vollen Bars und tanzen und schieben sich irgendwie da durch die Gegend. Ja, und jetzt haben wir halt in ganz Europa Leute, die dort Skifahren waren und jetzt krank sind. Auch Island ist durch Urlauber aus Ischgl infiziert worden. Also das ist schon krass, wie kleine Orte das dann maximal verbreiten können, wenn es Fremdenverkehrsorte sind. Und gewissenlos in gewisser Weise. Also dass man einfach gesagt hat, nö, ist nicht so, ist nicht schlimm. Werden in Ischgl besonders viele Körperflüssigkeiten ausgetauscht oder wie funktioniert das? Ja, muss ja scheinbar nicht. Also. Nö, es reicht ja, wenn du einen schlampigen Club hast, der nicht richtig spült oder Leute, die irgendwie im Club durch die Gegend husten und niesen und es auch noch lustig finden. Oder so. Ja, das Coronavirus ist ein Desaster für den Feminismus angeblich. Dieser Artikel hier bezieht sich auf Ebola größtenteils. Und sie meinen ja halt, dass, also sie meinen herausgefunden zu haben, dass sich nach der Ebola-Infektion die Gesellschaften nur für die Männer wieder erholt hätten und die Frauen quasi daraus noch nicht wieder auf dem Stand von vorher zurückgekehrt sind und dass ja auch diese ganze Heimarbeit und dieses Zeug ja dann jetzt an den Frauen kleben bleiben würde, angeblich im besonderen Maße. Ja, und das ist natürlich total furchtbar und schrecklich für die Frauen und die sind auf jeden Fall mehr betroffen, Ja, das Argument, was hier auch gemacht wird, was besonders perfide ist, ist, physisch gesehen sind zwar Männer, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit davon, krank und betroffen zu werden, aber ökonomisch gesehen werden Frauen stärker belastet. ja. Also das ist natürlich sehr perfide formuliert und wird hier überhaupt nicht argumentiert. Ich würde sogar sagen, in einer Hinsicht ist es richtig. Und wenn man das jetzt einfach mal, wenn man einfach mal die Krisenzeit vergleicht mit einer anderen Krisenzeit, mit einem Kriegsfall. Im Kriegsfall sind Frauen sehr stark gefordert, weil die Männer nicht da sind und Frauen müssen sich um den Haushalt kümmern und müssen irgendwie das Leben zusammenhalten, ob, falls die Männer mal aus dem Krieg zurückkommen würden. Aber die Männer sind direkt in Todesgefahr. So. Jetzt haben wir ja quasi die Situation, ich möchte das nicht so hundertprozentig vergleichen, aber gerade im Gesundheitsbereich sind ja Frauen sehr stark auch vertreten in den Berufsgruppen und im Pflegebereich und die sind da jetzt sehr stark gefordert. Hier in dem Artikel wird ja auch eher auf diese Haushaltssituation hingewiesen, aber ich würde sagen, gerade die berufliche Situation ist für Frauen derzeit sehr schwer, schwerer als es in anderen Situationen wäre, aber für Männer ist es natürlich weiterhin immer schwer. Ja, aber das sind ja auch nicht Frauen. Also im Endeffekt, das kann man ja auch nicht so sagen, als wäre das jetzt irgendwie die definierende Charakteristik dieser Gruppe, dass sie jetzt in den medizinischen Berufen sind, weil das sind sie ja nicht. Also die Ja, stellen in den da die Pflegeberufen Mehrheit, halt aber das generell, ist ja eine ja. Mehrheit von der Minderheit von den Leuten. Also, ne, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich, natürlich. Aber das Argument finde ich ehrlicher und das Argument finde ich auch fände ich angebracht. Wenn Also, die es irgendwie ehrlich meinen würden, würden die das Argument, glaube ich, mehr in den Vordergrund stellen. Weil muss sagen, ich hätte gar nichts dagegen, wenn der Coronavirus den Feminismus in den Hintergrund drängt, muss ich sagen. Und ich denke, das kann auch gut passieren, weil Leute halt jetzt wieder andere Strukturen schätzen, lernen werden. Eltern, Kinder, Familie, ja, sag Söhne. bloß. Ich habe zum Beispiel von einer Bekannten von mir, die ja eine ziemlich hohe Position hat, jetzt gehört, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Tochter genießt, die sie jetzt hat, weil sie zu Hause bleiben muss. Und das kann ich mir halt auch vorstellen, dass ziemlich viele Leute, ja, vor allen Dingen Frauen, da jetzt mal ein bisschen ins Grübeln kommen. Und das ist ja dann auch wieder nicht, also ich bin mal gespannt, wie sie das dann drehen, dass das dann das Patriarchat oder so daran schuld ist. Dass sie dann merken, ja, was sie da im Endeffekt den ganzen Tag verpassen, während sie ihre Karriere jagen. So, das sind von den vorigen. Ja, und ganz schlimm wird es auch mit den Frauenhäusern. Also, weil die Männer jetzt zu Hause sitzen und sich langweilen, haben sie natürlich nichts Besseres vor, als ihre Frauen zu vermöbeln. Ja, ist ja klar, ne? Und dementsprechend müssen die dann auch irgendwie in Frauenhäusern. Die Frauenhäuser bereiten sich auf einen großen Ansturm vor. So, habe ich das verstanden? Ob das so kommt, das weiß ich nicht genau. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so richtig dran, aber ja. Natürlich auch alle mit einem Meter Abstand dann, ne? Ja, genau. Es wird auch die Frage, ob sie die Miete zahlen können oder nicht oder so. Ob sie dann da hingehen oder nicht. Ja, Ja, ich das sieht finde auf es jeden einfach Fall, nur, da wird ein bisschen medial getrommelt, sagen wir mal so. Ne? Viel mehr ist das das, glaube ist ich, nicht. auch wieder nur das reine Projizieren von der eigenen Ideologie in dieses Ding, ne? Angeblich gibt es aber Zahlen aus China, die das bestätigen. Also höhere häusliche Gewalt Ja, zumindest. nun, wenn Leute irgendwie Zahlen von aufeinander hocken, wem? dann gehen sie sich auch gegenseitig auf den Senkel. Das finde ich gar nicht ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Zahlen von wem? Von solchen Instituten da, wo es Leute hier arbeiten, wie die Frau Hecht oder so? Weiß man nicht genau. Ich weiß es nicht, aber es wird in den Artikeln zum Thema wird eigentlich immer gesagt, es gäbe Zahlen aus China, die das bestätigen. Es gibt sicher Zahlen aus China. Nummer 32, Nummer 35, einmal Nummer 16, sauer. Ja, Beziehung süß-sauer, ne? Was ist das? Kann ich auch mit Erdnusssoße haben. Ja, ich finde es einfach nur geil, wie man das so ohne weiteres problematisieren kann. Wenn man sich einfach hinstellen kann und sagen kann, so, ja, hier, jetzt, ja, ne, deutsche Beziehung kennt man ja, da wird sich halt geprügelt und jetzt hocken die aufeinander und da wird sich dann natürlich noch mehr geprügelt. Logik abgeschlossen. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite haben wir irgendwelche Flüchtlingsheime mit IS-Fahne, wo kein Mensch schon redet. Also, ich denke, das ist noch nicht der bekloppteste Take, den wir heute lesen werden. Zum Thema. Also ist schon ziemlich dober oder dusselig. Dreister versucht sich in den Vordergrund zu spielen mit so einem Quatschen. Also ich will da jetzt gar nicht so einen Scherz drüber machen, aber ich finde das auch so perfide, dass ich den machen muss. Wir hatten das ja gerade mit dem Flüchtlingsheim, was unter Quarantäne gestellt wurde. Was ist denn, wenn das Frauenhaus dann unter Quarantäne gestellt wird? Das ist dann ja auch keine richtige Anlaufstelle mehr, ne? Oder doch? Das kommen die Männer dann nicht mehr rein. Da kommen sie sowieso nicht, glaube ich, ne? Ist es nach feministischer Ideologie besser, sich dem Corona-Risiko auszusetzen, als der Patriarchat? Naja, da das Virus eh nur alte weiße Männer trifft, ist die Gefahr ja nicht so groß. Ne? Also dadurch, dass Leute weiter zu Hause bleiben, ist es ja klar, dass alle Phänomene, die normalerweise im Haushalt passieren, sich potenzieren werden. Genauso wie alle Sachen, die im öffentlichen Leben passieren, abnehmen werden. Hier Autounfälle und sowas statistisch werden massiv zurückgehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Genauso wie alle Unfälle im öffentlichen Raum und so weiter und so fort. Aber genauso werden halt alles, was halt sonst im Haushalt passiert, wird halt steigen. Auch ja, also, natürlich, aber alles. Ja. Ja, die noch davon reden, dass eben Frauen und ihre Kinder gefährdet werden. Dabei werden Kinder eher von Frauen gefährdet. Ist ja so die statistische Größe. Ja, aber die bereiten sich davor sozusagen auf auch die entsprechenden Gewaltopfer oder so, Frauen und ihre Kinder eben. Und das haben sie jetzt hier gemacht. Ja, wir wollen die Hotline verlängern von 24 Stunden auf 48 oder so, habe ich nicht ganz verstanden. Helpline aufgestockt, Informationsbroschüren wird es in Supermärkten geben. Ja, ganz wichtig, ne? Und ihr was zu tun. Und dann gibt es da noch einen Lob von der SPÖ. Ich sehe das gerade. Ihr Österreicher habt eine grüne Justizministerin. Viel Erfolg. Sag ich dann nur. Großes Uff, grüne Justizministerin. Wow. Begrüßt wurde die präsentierte Offensive auch vom Berufsverband österreichischer Psychologinnen. Neben medizinischen Schutzmaßnahmen müssen wir nun auch dringend psychosoziale Schutzmaßnahmen mitdenken, sagte BÖP-Präsidentin Beate Wimmer-Poringer. Ja, ist Bescheid. Ja, es ist, man fragt sich wirklich, die Leute haben anscheinend wirklich, die hören nicht auf zu arbeiten. Nee. Young women often face sexual harassment online, including on dating sites and apps, hat das Pew Research Center herausgefunden. Wer hätte es gedacht? Ja, also ich meine, da muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass halt bei irgendwelchen Dating-Websites halt Frauen anzügliche Nachrichten von Männern bekommen. Wer hätte es gedacht? Ja, und das Phänomen, dass auf diesen Datings-Websites halt das Kommunikationsverhalten recht einseitig ist, also dass Männer 90% mit Frauen kommunizieren und Frauen halt sehr wenig zurückkommunizieren, das spielt ihnen nicht so die Rolle. Da gab es noch mal eine extra Plattform gegen sozusagen, wo ja es dann so war, dass die Frauen irgendwie die Initiative ergreifen mussten. Ja. Die das aber auch nicht so richtig gemacht haben. Ja. Also das ist so eine Offensichtlichkeit. Eine andere Sache, die mir wirklich sehr negativ aufgestoßen ist jetzt der letzten Tage, ist, dass jetzt wieder auf diesem ganzen Gender Wage Gap auf einmal wieder rumgeritten wird. Ich habe mehrere Artikel zu diesem Thema gesehen. Ja, kommt auch gleich. Ja. Ja, vor 5 Jahren plötzlich wieder ab, ne? Ja gut, dann spare ich mir, was ich sagen wollte. Ich kann ja sagen, schon jetzt sagen, warum. Equal Pay Day halt, ne? Equal Pay Day verbunden mit Frauenorganisationen, in denen diese Journalistenverband Sachen damit drin sind und die plärren diese Scheiße jetzt wieder rein. Es ging ja sogar so weit, dass es schon vor 2 Jahren war es, glaube ich, hier bei mir in Hannover gab es eine ganze Bahn, die mit Equal Pay Day beklebt war, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Also diese Kacke, die wird von so vielen Bereichen gepusht, um den Leuten das irgendwie aufs Brot zu schmieren, dass das ein reales Problem ist. Aber wir kommen da leicht zu. Ja, und diese Sachen, die scheinen weiterzulaufen, habe ich den Eindruck. Ja, vorhin wurde ja auch gesagt, die ganzen Förderprogramme, die zahlen jetzt nicht mehr. Und ich glaube, die laufen doch weiter. Warum sollten die nicht weiter zahlen? Na gut. Ja, hier ist eine neue Studie aus Kanada. Und zwar wurde da mal nicht gefragt, wo man sich benachteiligt fühlt, sondern wo man sich sozusagen bevorteilt fühlt oder privilegiert fühlt. Und da waren, glaube ich, von 20 Kategorien 4 nur praktisch auf Männerseite besser. Das waren aber die Kategorien, auch in denen es hauptsächlich um Geld ging und um Wohlstand oder so, in messbare Werte sozusagen. Und die Frauen waren in fast allen anderen Kategorien vorne. Es gab zwar auch ausgeglichene 3, 4, aber in allen anderen Kategorien waren die Frauen weit vorne. Und das hat die Autorin hier doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, offensichtlich. Ob das nicht vielleicht auch eine Art ist, ja, die Qualität des Lebens zu messen und nicht nur, wie man benachteiligt ist, sondern vielleicht auch, wo es einem wirklich gut geht. Und dann sieht man vielleicht auch mal, wo die Probleme sind oder die Nachteile sind anderer Leute. Also, noticeable better than men haben die abgeschnitten, heißt es hier. Ja. 8 Eigenschaften von kanadischen Frauen. Die Lebenserwartung war natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, aber das steht, dass sie viel arbeiten und weniger Social Time haben. Ja, fett, ich habe mehr Geld und sitze den ganzen Tag im Büro. Das ist super. Ja, genau. Das ist so. Toll. Und jetzt unterdrücke ich damit die armen Frauen. Ja, ist aber nur ein Punkt halt, ne? Von, ja, schon. Den möglichen, ja. Ja, und hier der Fischer hat sich nochmal ausgelassen im Spiegel. Wo schaut da im Spiegel? Weiß ich nicht. Ja, ne? Und zwar über den Harvey Weinstein-Fall und über Woody Allen und wie mit dem umgegangen wurde, beziehungsweise mit der Autobiografie, die er geschrieben hat. Die haben sie ja so niedergerissen und die Rowold-Autoren, die sich dagegen ausgesprochen haben, könnt ihr nochmal in das Video von letzter Woche gucken, da hatten wir es, glaube ich, besprochen. Letzte Woche, ne? Vorletzte Woche. Letzte Woche. Ja, es ist ein lesenswerter Artikel, ziemlich lang und erhellend. Und er sagt eben, unter anderem, MeToo ist kein Urteil und kein gar nichts, ist höchstens eine Meinung, wenn überhaupt so ungefähr. Also er sieht da den Rechtsstaat auseinanderfliegen, sozusagen, wenn das Schule macht, wenn Urteile gesprochen werden, weil sie auf Twitter so gefällt wurden oder so. Fand ich mal wieder gut den Artikel, lesenswert. Ja, Empfehlung. Ne? Zieht es euch rein. Das hier ist ein ganz interessanter Artikel über Frankreich. Da brennt wohl auch im Moment wieder alles so MeToo-mäßig. Es gab da eine Filmpreisverleihung, bei der eine der Preisträgerinnen ferngeblieben ist. Es gab einen wichtigen Text. Fortan stehen wir auf und hauen ab von Virginie Despont. Wo sie Sätze sagt wie ich schreibe von Blut und Kot an ihren Schwänzen, mit denen sie vergewaltigen. Also das ist eine ziemlich harte Sprache, die da benutzt wird und ein ziemlich kämpferischer Ton. In Mexiko, ne? Frankreich. Ja, in Mexiko macht das auch. Also ist ja, oder in Südamerika allgemein. Ist ja auch so eine komische, übertriebene Stimmung, finde ich. Aber was ich daran wirklich interessant fand, war, Ein Aufruf von Anwältinnen für die Beibehaltung der Unschuldsvermutung und der Verjährung halten Anklägerinnen der sexuellen Gewalt, Schriftstellerinnen, Therapeutinnen, Juristinnen die Lügenvermutung entgegen, der die Opfer systematisch ausgesetzt seien. Also man versucht hier auch wieder das alte Spiel, die Unschuldsvermutung für bestimmte Straftatbestände auszuhebeln und praktisch Listen and Belief, also dem Opfern uneingeschränkt Glauben, ohne das zu hinterfragen, zu installieren. Ja. Und es gibt wohl täglich irgendwelche Petitionen, irgendwelche Beiträge, Interviews. Man hat jetzt zum Beispiel den Streik in einem Hotel unterstützt von den Feministinnen aus. Auch für Zimmermädchen ist die Sklaverei zu Ende, heißt da der Hashtag. Also ja, rappelt irgendwie in Frankreich immer noch sehr in dieser MeToo-Geschichte und spaltet wohl das Land auch tief. Ich habe gehört, dass sie in Frankreich sich die Gelbwesten gar nicht an die Regeln halten oder so. Ja, zumindest Teile davon demonstrieren wohl weiter, was ich halt auch wieder, ja, man kann sowas auch für einen Moment wenigstens symbolisch tun oder von zu Hause irgendwie die gelbe Weste auf den Balkon hängen oder ins Fenster und gut ist auch. Also man muss, finde ich, nicht, weil in so einer Lage ist, tritt es zurück, finde ich. Ja, dieses Ding hier ging rum, wurde von den üblichen Verdächtigen verbreitet, dass ja angeblich die in der Krise halten Frauen die Gesellschaft am Laufen und dann ist ja Einzelhandel, Sozialversicherung, whatever, Krankenhäuser, Kindergärten, Anteil Frauen, ja. Wobei Kindergärten ja auch ziemlich stark zurückgefahren sind, das haben viele Leute darunter direkt kommentiert, meinen Kindergärten sind doch zu. Das ist nicht so ganz richtig. Also es gibt da immer noch zum Beispiel für die Leute, die halt im Krankenhaus arbeiten oder so, bei irgendwelchen wichtigen Sachen, dass die ihre Kinder halt noch irgendwo abgeben können. Ja, aber es ist weitgehend zu und Einzelhandel ist auch weitgehend zu. Einzelhandel ist, ja, wenn es jetzt nicht Supermärkte sind, ne? Und, aber das ist ja, denke ich mal, ein großer Anteil. Also Supermärkte sind ja jetzt nicht zu, die sind ja eigentlich offen. Also, ja, richtig, aber das ist ja zu. Ne? Ja, die anderen Sachen haben zu. Wahrscheinlich die Baumärkte wieder auf, wenn ich das richtig verstanden habe, aber gut. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir mit Sozialversicherung meinen. Also, wollt ihr beim Arbeitsamt arbeiten oder wie? Ja, oder allgemein beim Staat wahrscheinlich. Also, hier wird ja auch auf das Phänomen eingegangen, was ich gerade gesagt habe, was ich halt für ein interessantes Phänomen finde, wobei natürlich nicht gesagt wird, dass Männer es nicht jetzt irgendwie hart haben, Männer haben es immer hart. Aber in dieser besonderen Situation haben es Frauen härter als selbst unter Kriegssituationen, würde ich behaupten. Also wegen dem, wie es hier aufgeschlüsselt ist. Das sind, glaube ich, Sachen, die Kindergärten bezahlt werden. Ja, nee, das ist vollkommener Bullshit. Das ist vollkommen rausgepickt aus dem Ganzen. Und um dann hier wieder, ne, und das ist halt Feminismus so. Und ich habe extra dieses Beispiel gewählt von dieser Gruppe liberaler Feminismus, also FDP-nahe Leute. Um halt immer zu zeigen, wie die da halt drauf anspringen, auf diese Scheiße, auf diese Vorstellung, dass die Leute sind, die ja alles zusammenhalten. Und das wurde garantiert geschrieben von irgendwelchen Leuten, die nicht im Krankenhaus arbeiten oder so, sondern irgendwelchen Leuten, die... Was hier fehlt, sind Feuerwehrleute, Polizisten. Ja. Was da fehlt, ist alles. Fahrer. Ja. Also das sind ja die Leute, die auch immer sowieso gefordert sind. Und die Leute in Krankenhäusern sind auch immer gefordert. Ja, ich sag ja nur, in dieser besonderen Situation... Ne, es ist halt das mit der Versorgungssicherheit, mit dem Einzelhandel und ja, sie sind ein bisschen mehr betroffen diesmal tatsächlich. Gestehe ich denen zu. Aber trotzdem. Ja, also auf jeden Fall. Ja, erzähl es mal kurz. Also meine Schwester arbeitet ja auch im Krankenhaus und die hat auf jeden Fall letztens, als sie da Schichtende hatte, bei sozialen Medien sich bei dem lokalen Verkehrsunternehmen bedankt dafür, dass sie da hinfahren und ihre Kollegen, weil die sind nämlich die Einzigen, die da im Bus sitzen, so drei Leute, irgendwann um 5 Uhr morgens oder so und das ist vernünftig, das ist die Realität, die Leute leisten da alle einen wichtigen Anteil und dieser ganze Scheiß hier, das ist einfach nur der Grund, warum wir eben keinen Feminismus brauchen und warum das eine, ja, halt so eine Supremacy-Bewegung ist irgendwie so nach dem Motto, ja, die Frauen sind, alle anderen sind überflüssig, so nach dem Motto, das Bullshit. Genau. Das bisschen mehr, was jetzt betroffen sind, das macht den Kohl wirklich nicht fett, sich da zum jetzigen Zeitpunkt drüber zu beschweren. Es gibt gerade wirklich andere Probleme als den Equal Pay Day. Und der Equal Pay Day, jetzt sage ich direkt, was ich mir vorhin verkniffen habe. Wir laufen jetzt sowieso in ein ganz anderes wirtschaftliches Paradigma rein, dass man diese ganzen Zahlen aus der Vergangenheit sowieso in die Tonne kloppen kann. Was Lohnvergleiche angeht und so. Ja, das ist auf jeden Fall also die Parole, das muss man wirklich so sagen, für dieses Jahr heißt, über Geld spricht man. Also sagt immer schön alle, über Geld spricht man, weil das ist die Parole für dieses Jahr. Und das ist der schnelle Weg zur Gleichstellung, angeblich laut diesem Buch, was jetzt hier herausgegeben wurde. Und die Damen und Herren vom Watch-Salon, das ist von diesem Journalistinnenverbund, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man wissen will, was bei Big Vagina gerade ja, die Tagesparole halt eben ist, dem zu folgen, ja, nicht mit denen irgendwie interagieren, dann blocken sie euch nur, aber mitlesen ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ja, und das ist das Ding, und da gab es schon diverse Artikel darüber mit dieser selben Überschrift, über Geld spricht man, zum Beispiel, ich glaube, eine größere Serie in der Taz zum 8. März. Und ja, das ist halt das Ding, dass sie jetzt mal wieder, das ist halt auch nichts Neues daran. Es ist mal wieder diese Idee, dass sie meinen, ja, die Frauen, die leisten halt genau das Gleiche, was die Männer leisten. Und der einzige Grund im Endeffekt, warum die jetzt weniger verdienen oder manchmal heißt es auch bekommen, je nachdem. Also das neue Ding ist eigentlich, dass man lieber bekommen sagt als verdienen. Und Entgelt Und kann man auch in keinen Lohn ja, mehr Entgelt, ja. einkaufen. Und auch gleichwertig, ne? Nicht gleich, also gleich auch, aber vor allen Dingen gleichwertig auch, ja, ne? Damit Wie man da viel auch Grad schön. ist das der Chefin von so einem Verein hier, was Equal Pay angeht, oder wie war das, ne? Sind das nicht? Wer ist denn Chef von wem? Henrike von Platen ist doch Chefin von diesem Verein, der jedes Jahr den Equal Pay Day ausrichtet, meine ich. Das kann sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist, weil da so viel mit dranhängt an diesem Equal Pay Ja, Day. der Verein, der hängt irgendwie auch finanziell natürlich total vom Staat ab und sie dann eben auch und ja, jetzt pushen sie dann eben gehen zu einem Buch oder so. Zum Ja, und die Geschäft. meinen halt eben so nach dem Motto, wenn jetzt alle Leute halt wissen, was die anderen verdienen, dann wird das sofort steigen für die Frauen. Und die denken dann nicht, dass es irgendwie dann erst recht die Leute halt merken, dass es halt eben nicht dasselbe ist oder so. Oder dass es so läuft wie bei der BBC, dass sie halt eben nichts finden und dann aber trotzdem über die Scheiße so lange behaupten, das wäre alles ungerecht und Unterdrückung, bis dann die Leute irgendwie nachgeben und dann einfach den Leuten für viel weniger, was sie halt machen müssen, dann einfach das gleiche Geld bezahlen, damit sie halt die Schnauze halten, damit das dann ja dasselbe ist dann oder so. Also ja, es ist komplett politisch, es hat mit der Realität nichts zu tun, aber es wird euch in den kommenden Tagen bis zu diesem Equal Pay Day. Also wenn es nicht in dem Corona-Ding untergeht, wird es euch mit einem Presslufthammer in den Kopf gehämmert werden und natürlich in den folgenden Jahren auch noch immer wieder. Die jüngeren Frauen verdienen da schon mehr. Ja, ist doch egal, Mann. Ja klar, wir schleppen ja die ganzen Seniorinnen mit, die ihr Leben lang nicht gearbeitet haben und die versauen natürlich jedes Mal die Statistik. Ne? So wie hier dann wahrscheinlich auch. Genau, hier haben wir dann die nochmal die Tagesschau zu dem Thema. Aber hier heißt es verdienen, nicht bekommen. Da haben sie wahrscheinlich noch nicht die neuesten. Und die Bertelsmann Stiftung, die ist auch immer da, wenn man irgendwie progressiven Bullshit irgendwie belegen muss. Ja, aber ist der übliche Kram mit Gefäßzitat und Die Giffey hier. guck einmal, die Die, wo man Gefäß. jetzt sagt, dass das doch eindeutige Plagiate sein sollen und dass jetzt irgendwie, wie war das, die Doktormutter irgendwie von ihr sich selber aussuchen konnte, wer das irgendwie überprüft. Irgendwie so. Also ganz merkwürdige Prüfpraxis auf jeden Fall. Ja, dieses Gremium mit zusammengestellt auf jeden Fall und dann auch irgendwie so eine, ja, eine Rüge ausgesprochen, so ist es überhaupt nicht vorgesehen im Statut. Ja, das haben sie quasi gemacht, ja. Und sie hat ja gesagt, das ist amerikanische Zitierweise. Der Berliner sagt, der Senat hat jetzt gesagt, nee, ist nicht amerikanisch, ist schlecht und falsch. So eine Art, ne? Ja, aber die soll doch Bürgermeisterin in Berlin werden. Ja, Mensch. Kann man das überhaupt? Wenn man macht es halt ohne Doktor, ne? Ja, einmal das, entweder das. Oder sie geht damit ihrer Professorin raus oder so, oder ins Obdachlosen bei einem. Einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja, dem glaubt man nicht. Der glaubt man einmal nicht. Das ist wahrscheinlich ein gutes Doktorarbeitengesetz, das im Nachhinein ja, alle. Aber die hat so viel Care-Arbeit geleistet, dass sie beim Doktor einfach nicht drum rumgekommen ist, den richtig zu schreiben. Du meinst, in doppelter Belastung mit meiner Tätigkeit als Abgeordneter und Vater, junger Vater, da habe ich. Ja, du willst jetzt darauf hinaus, was der sich für Stauffenberg gesagt, Gutenberg. Gesagt hat, ja. Dem hat das auch nicht geholfen. Dem hat es nicht geholfen, das ist der Schlüssel. Und jetzt geht es schon wieder um eine Frau, die irgendwas falsch gemacht haben soll. Ja, nächste Runde im Prozess. Die Staatsanwaltschaft Berlin fordert Akten des Bundestags an, um die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit der sogenannten Berateraffäre zu prüfen. Das geht jeweils aus einem Dokument hervor, das Welt vorliegt. Da ist es. Demnach bittet der Oberstaatsanwalt per offiziellem Schreiben sowie unter entsprechenden Aktenzeichen Prüfverfahren gegen Unbekannt, den Untersuchungsausschussprotokolle zu übersenden, die mit einem der heikelsten Vorgänge in der Berateraffäre der Bundeswehr zu tun haben, nämlich dieser Handylöschung. Also ich denke mal, da kommen jetzt noch ein paar Runden und irgendwann wird es einen Untersuchungsausschuss geben und dann kann man sich den vielleicht angucken, wie mit dem Fischer damals. Ja, dann wird es interessant, ne? Das ist nur so eine kleine Wasserstandsmeldung hier im Prinzip. Aber die lassen auch nicht locker offensichtlich und das finde ich natürlich ganz gut, ne? Ja, aber grundsätzlich genießt sie ja erstmal Immunität. Also. Aber natürlich nicht für Ewigkeiten, ne? Ja, und ich weiß nicht, wer von uns am Freitag zugeschaltet hat, als wir so einen kleinen Morning-Stream für euch gemacht haben. Also, ihr könnt machen, was wir wollen, uns nicht richtig, ne? Das ist so typisch wieder, ne? Da haben wir über diese beiden Gestalten hier gesprochen: Snowflake und Safe Space, die neuen hippen Superhelden von Marvel. Ja. Und jetzt ist es wohl so, dass die Community nicht zufrieden ist mit denen. Also wie immer, wir kriegen den Hals nicht voll, weil halt diese beiden Worte halt doch problematisch sind für die Nicht-Comic-Käufer, die sowieso keine Comics kaufen. Also jetzt hat man sich's mit beiden verschissen bei Marvel, sowohl den Leuten, die ihre Comics damals gekauft haben, weil sie mal gut waren, und auch mit den Leuten, die ihre Comics nie gekauft haben und nie kaufen werden, auch wenn man 100 Safe Spaces und Snowflakes macht. Genau, bei Ehapa mal gucken. Oh, das ist genial. Weißt du, panderst voll, du versuchst denen zu entgegenzukommen und die beißen sofort in die Hand, die du ausstreckst. Marvel has to do better and honestly, I think that's where our issues come from. It's unnecessary and just insulting to non-binary people. You had the chance to do something historical. We want non-binary characters, but we want ones that represent us. And as a collective, I think most people find these characters insulting. I do think this situation comes from a position of over-eagerness und so weiter und so fort. Tja, und außerdem, wer hat sich's ausgedacht? Ein mittelalter weißer Mann. Aus dem Mittelalter. Ja, dieses hier fand ich einfach nur faszinierend. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Gap bei mir auftaucht, dieser Account. Ja, weil man daran so schön ablesen kann, wie es halt eben um diese, ja, den Sinn und Zweck dieser rechten Seite geht. Wo man sich ja darüber freut, dass die Casinos geschlossen sind und dass es keine Sportveranstaltungen gibt, in Klammern falscher Gott. Und, ja, aber Chris, also Sport angucken, da kannst du ja auch gleich also Homo-Pornos schauen. Also weißt du, da kannst du gleich nein, Quatsch. Ja, und die Babykiller und die, die öffentliche hier, wie heißt es, Bildung, in Klammern marxistische Daycare für Kinder, also Kindergärten, Predatory Lenders des Marxist Indoctrination, Daycares for Young Adults, Universitäten. Ja, wobei, das hat schon was. Ja, aber auch, ich meine, das ist schon halt undifferenziert. Ne? Also das muss man ja auch nochmal sagen. Ich kenne genügend Leute, die studiert haben, die was Vernünftiges, Sinnvolles studiert haben. Und ich kenne eigentlich kaum jemanden, der irgendwelchen Bullshit studiert hat. Aber es gibt halt immer noch genug von denen, die Bullshit studiert haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass Universitäten generell jetzt gerade besonders schlecht wären. Also wir brauchen ja. Also in Amerika, wenn du nicht an der Ivy League Universität bist und dann aber trotzdem genauso viel dafür zahlen musst, also das, mit dem, das ist auch der einzige Punkt, den ich auch insgeheim zustimme. Ja, das ist richtig, aber ich meine, jetzt so generell gesehen, ne? Also ich meine es ja nur, ja, also das ist halt kein Synonym für Universitäten. Es ist eine zutreffende Beschreibung für diverse Scheiße, die in Amerika gerade abläuft, aber es ist ja nicht, ja, das ist ja keine Charakteristik von der Universität eigentlich. Ja. Und natürlich sehr reißerisch dargestellt, genau wie du es gesagt hast. Und dann natürlich die Gap sagt ja an sich immer so, nein, wir sind ganz offen und sowas, aber keine Ahnung, warum machen die überhaupt? Ja, genau, so? Redefreiheit aber ansonsten als gegen ihr eigenes Narrativ, aber gut. Redefreiheit, ansonsten alles verboten, auch Bars, keine Bars, wir wollen keine Bars haben. Ja, und dann Think Positive. Zu Befehl, Herr Kommandant, sage ich dann nur. Gap AI, mit dem, die sollten ihr Motto in von Speak Freely ändern in Verboten. Ja, der Patrick hat verboten. Uns diese Woche ein ganz besonderes Geschenk. Er hat den Stein der Weisen gefunden und präsentiert ihn uns. Nämlich, dass auch nicht immer alles Fake News ist, was auf den ersten Blick nach Fake News aussieht. Hat er einen. Ja, also das vielleicht kritisch dafür geschenkt. Ja, so ungefähr. Ja, genau. Also ein Lass kommen können oder so. Ja, aber gut, es musste dann erst die Krise kommen, bevor man zu. Also wirklich, also ich meine, man muss ja Einsicht auch mal loben, ne? Und zwar, deswegen lese ich jetzt hier vor. Was sind Fake News? Ohnehin stellt sich die Frage, was mit Fake News genau gemeint ist. Der Begriff ist umstritten, da unpräzise. Und tatsächlich können sich insbesondere in einer dynamischen Situation Behauptungen über Nacht als wahr herausstellen, die zuvor noch falsch erschienen. Also so viel hätte ich dem gar nicht zugetraut. Ich meine, der Rest ist natürlich dann auch wieder. Lass mich raten. Darf ich mal raten, welches Narrativ sie damit unterstützen müssen? Das ja. Von wegen, ja, aber ihr habt doch vor 2 Wochen noch gesagt, alles ist halb so wild und alles wird gut und ja, es gibt kein Problem. Und oder so. Ja, hat sich auch seine Meinung schnell geändert. Hat und, vor allem das Ding ist halt, vor 2 oder vor 3 Wochen hattest du halt R0, also die Basisreproduktionsrate halt außerhalb von China, über 1. Also jemand, ein Journalist, der ein Buch über Virologie gelesen hätte, hätte das wissen können. Aber ja. Nicht der Patrick. Nicht der Patrick. Ja, ich glaube, genau, diese Ibuprofen-News hier, die sie da verbreitet hatten, die dann hinterher doch irgendwie nicht, jedenfalls nicht so schlimm falsch war, wie sie erst dachten oder so. Ja, die wurde schon wieder korrigiert von der WHO. Ja, die sind ja auch immer so einig. Ja, hier wird auch Bezug genommen auf den einen Tweet, den wir letzte Woche auch vorgestellt hatten, wo es darum ging, dass halt gesagt wird, ja, es werden aktuell Fake News verbreitet, dass es demnächst weitere Einschränkungen im öffentlichen Lebensbereich geben wird. Stimmt, ja, richtig, darum ging es auch, ja. Genau. Also das muss man aber auch sagen, es muss halt schon wirklich so ein Klopper kommen, dass der auch mal das Korn findet. Ich kann euch aber auch sagen. Nein, vielleicht war das jetzt mal ein nötiger Denkanstoß und ehrlich gesagt, vielleicht nutzen ja viele Leute, die jetzt nicht noch weiterhin irgendwie bezahlt werden von aus irgendwelchen Bundestöpfen oder sowas, nutzen jetzt mal die Zeit und die Langeweile, um mal nachzudenken, um mal was Sinnvolles zu machen. Vielleicht dann den Scheitern zu lassen. Auch mal was Sinnvolles machen. Ja, ich kann euch auf jeden Fall genau sagen, ab wann das Wort Fake News auf einmal nicht mehr so in war. Das war 2016 nach der Wahl von Trump. Davor haben sie es alle benutzt. Und als er angefangen hat, das zu benutzen, ist es auf einmal so, nee, das wollen wir ja nicht mehr sagen. Nee, das ist eigentlich danach erst explodiert, weil sie ja eine Entschuldigung brauchten, warum sie vor der Wahl gesagt haben, dass er es auf jeden Fall nicht packen wird und dass die Clinton auf jeden Fall gewinnt. Und hinterher hieß es dann so nach dem Motto, ja, das waren ja diese ganzen Fake News, die ja gestreut worden sind, die dafür gesorgt haben, dass er gewählt wurde. Da sind die doch aufgesprungen über diesen einen Typen von BuzzFeed. Wir hatten das auch damals behandelt bei uns. Das war ein Artikel von BuzzFeed mit 5 Beispielen, glaube ich. Unter anderem, dass angeblich der Papst gesagt hätte, man soll Trump wählen oder so. Also wirklich so total harmlosen Krempel. Und daraus haben die ihr Fake News-Narrativ gesponnen, wo die dann ewig drauf rumgeritten sind. Und auch bis jetzt noch, ich kann euch genau sagen, warum ihr diesen Artikel schreibt, was ich gerade schon gesagt habe. Das ist ein Narrativ, der hat mal wieder ein Narrativ zu retten. Diesmal geht es darum, dass irgendwelche Leute sagen, ja, hier, jetzt habt ihr ja auch Fake News verbreitet, die ARD und ZDF. Aber jetzt können sie dann sagen, so, nee, wenn wir das machen, dann ist das ja nur, dann sind wir halt falschen Informationen aufgesessen, so, und jetzt haben wir bessere Informationen und Gerüchte und so weiter. Aber das ist ja natürlich, das bedeutet ja natürlich nicht, dass wir irgendwie jetzt absichtlich irgendwelchen Krempel erzählen, weil das ist ja nur, wenn man absichtlich irgendwelchen Krempel erzählt. Und ja, Fake News ist nur, wenn es der russische Staat macht, scheinbar. Ja. Der Trump soll gewählt worden sein, weil die Hillary-Fans oder die Wähler sich zu sicher waren und dann zu Hause geblieben sind. Ja, lauter solche Ideen. Ja. Aber vor allen Dingen halt, warum sie es nicht haben kommen sehen. Das war ja das Ding mit den Fake News, aber ja. You are Fake News. Was haben wir hier? Kommen wir zu den Twitter-Regeln. Ja, es ist ja generell ein Problem oder ein Phänomen auf Twitter und auf allen sozialen Medien, dass mit der Lupe hingeschaut wird und sehr stark gesperrt wird, wenn es um politische Themen oder irgendwelche Kampagnenthemen gerade geht. Aber dass andere Sachen, ich sage jetzt einfach mal irgendwelche terroristischen Inhalte oder Gewalt oder sonstige Sachen, doch nicht so schnell gesperrt werden wie sonstige Sachen, wie solche Sachen. Und hier haben wir im Zusammenhang mit Covid-19 halt einige Beispiele genannt, die jetzt direkt gesperrt werden sollen. Auf Twitter sollte die jemand posten oder halt analog ähnliche Sachen, dass da jetzt besonders drauf geachtet wird, dass keine Desinformation erfolgt. Einige Beispiele, um nur ein paar zu nennen, beispielsweise, dass wenn behauptet wird, dass Schwarze nicht von dem Virus betroffen seien und nicht krank sein können, weil das haben wohl einige bekannte US-amerikanische schwarze Musiker und Sportler gesagt und es hat sich daraufhin irgendwie verbreitet. Ein anderes Beispiel, was ich seltsam fand, ist, hier die Nationalgarde kommt jetzt gleich, haut am besten ganz schnell ab und es gibt jetzt Martial Law und solche Sachen. Also schon ziemlich überspezifische Beispiele. Ja, und also man würde eigentlich denken, dass sowas sowieso schon unter die Regeln fallen würde, die ja schon sehr breit interpretiert sind. Und das fand ich deswegen nur besonders interessant, dass hier so Beispiele genannt werden. In einem anderen Artikel, den ich jetzt aber nicht eingereicht hatte, da hatte ich noch eine andere Liste gesehen, wo es explizit um Hashtags ging. Und ja, also sehr viele hier Covid-Hoax oder Chinese Flu oder solche Sachen sollen wohl halt auch geblockt oder gedrosselt werden. Ja, Und Sozialismus. aber auch ein paar Sachen, die überhaupt nicht im Zusammenhang standen, wie beispielsweise Hashtag MeToo, was mir besonders aufgefallen ist, oder halt auch andere Themen wie Free Palestine oder sowas. Also irgendwie seltsam. Weiß ich auch nicht so ganz, wie ich das einordnen soll. Nee, MeToo dann aber nur in Verbindung mit Corona oder was verboten. Ja. Oder wie? Bitte? MeToo ist dann aber nur in Verbindung mit Corona irgendwie nicht mehr statthaft oder wie? Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Also explizit, genauso wie hier als Beispiel gesagt wurde, hier, wenn ihr so etwas Ähnliches sagt, dann wird das gelöscht werden, wird das halt auf die Hashtags angewandt. Diese Hashtags werden generell nicht mehr zugelassen. Und ich Also muss Ihnen glaubst sagen, du was ich irgendwie nicht so, derzeit als Hashtag größte MeToo gibt Gefahr es gar sehe. Eine große Gefahr ist, dass jetzt, je länger das so voranschreitet, ein nicht. Teil der Bevölkerung auf sehr unseriöse Quellen umschwenkt, weil wir sehen schon erste Ansätze, wo sehr verharmlost wird. Das ist dann nicht unbedingt Desinformation. Da gibt es durchaus auch Mediziner, die sagen, ach, das ist alles nur Panik. Ein sehr erfolgreiches Video, da kommt der Herr Wodak vor, ein deutscher Mediziner, und der erklärt, das ist alles Panik. Er zeichnet das eher harmlos dar, sagt, Coronaviren hat es auch schon vorher gegeben. Und ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo mir Leute hinschreiben können, wenn sie problematisches Material im Internet sehen. Und mir haben unglaublich viele Menschen das gesendet und haben gesagt, meine Familie, da kursiert das. Die meinen, vielleicht ist das Virus gar nicht gefährlich, vielleicht ist das alles übertrieben. Die große Gefahr ist, dass mit solchen YouTube-Videos jetzt bei manchen der Eindruck geweckt wird, ach, die übertreiben alle, ich gehe weiter raus, ich lebe mein Leben wie bisher. Und dass eben diese Maßnahmen, die wir versuchen zu setzen, nicht greifen und unser Gesundheitssystem auf lange Sicht belastet wird. Also auf ZDF haben sie sich doch ganz normal mit dem auseinandergesetzt. Das ist doch kein Grund, wie soll man sagen, hysterisch. Wahrscheinlich meinst du das ZDF-Video, was da rumgeht. Könnte natürlich sein. Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, es gibt immer viele Sachen, die rumgehen, aber ich meine, im Zweifelsfall sind es einfach die Nachrichtenartikel von vor 3 Wochen. Ja, genau. Also das hatte ich nämlich auch, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, also die Presse muss sich dann auch mal entscheiden, weil ich kann mich noch an die It's Just the Flu Bro Artikel erinnern, wo man, wenn man internationale Nachrichten gelesen hat, schon etwas besser informiert war, wo ich halt auch sagen muss, so Leute, also ihr könnt nicht innerhalb von 3 Wochen von es ist nur eine Grippe auf, wer nicht mitzieht, der ist Untermensch gehen. Also ich keine Ahnung. Also wo ich mir auch denke, der Normie muss das doch mitbekommen, wie sich die Presse bindet. Also. Ja, aber guck doch, was da in der Scheune steht, Ebel. Ja, aber halt innerhalb von 3 Wochen. Also man müsste sich da echt datenforensisch eigentlich jetzt die Finger wund klicken am Rechner, dass man die ganzen Hottakes von vor 3, 4 Wochen auf. Der Ebel versteht einfach nicht, was an der Scheune steht, hat da schon immer gestanden. Ich würde sogar so weit gehen, ohne dass ich mir die Brodnik ihren Twitter-Feed genauer angeguckt habe, dass selbst Hot Takes von ihr gekommen sind mit Just the Flu und Panikmache. Würde ich ja, sogar genau. So weit gehen. Irgendwelche Leute sagen jetzt gerade, dass es ganz schlimm ist und in Wahrheit ist es aber nicht so schlimm oder so. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja, und vor allen Dingen, ich finde das auch gut, dass sie die E-Mail-Adresse hat, wo die Leute ihr das hinschicken, weil ich sag mal, Confirmation Bias, ne, tritt bei sowas auf jeden Fall überhaupt nicht auf. Ja, ich habe das Gefühl, das ist total schlimm, weil so viele Leute schicken mir eine E-Mail von der Art und Weise, wie ich bei denen anfrage. Und deswegen habe ich das Gefühl, das ist total schlimm und geht überall rum. Also ich habe dieses Video nur von Leuten gesehen, die gesagt haben, hier guck mal, der Typ ist irgendwie bei Alex Jones und dann ist er auch noch im ZDF. Da in dem Zusammenhang habe ich das viel gesehen. Aber nicht in dem Zusammenhang, sondern dem Motto, guck mal hier, das ist einer, der ist auf jeden Fall glaubwürdig und das ist ein deutscher Arzt, der sitzt jetzt da irgendwie bei der Eva Herrmann oder wo das da war. Ja, und aber so. Alex Jones ist bester Mann. Ich glaube nur dem Alex, der weiß es. Der hat sich immer eine Radiofrequenz gekauft in Amerika, in einem Land da, Staat. Hier haben wir mal wieder in die Media den Ausguss des Internets und ihr könnt euch vorstellen, dass auch die üblichen Verdächtigen dort ihren Mund nicht dazu halten. Menschen werden in existenzielle Nöte kommen, vor allem Arme werden mit dem Rücken zur Wand stehen, überlegt starke Interventionen zugunsten der Armen und prekär Lebenden. Polizei und eventuell Militär werden versuchen, die Ausgangssperre durchzusetzen. Beobachtet andere europäische Länder, bezieht euch solidarisch auf andere Kämpfe, lasst euch von der Propaganda der Herrschenden nicht verunsichern. 60-70% werden sich mit dem Virus infizieren. Das Geld, welches in die Wirtschaft gepumpt wird, gehört ins Gesundheitssystem, das nicht neoliberalisiert ist und so weiter und so fort. Das Geld, das in die Wirtschaft gepumpt wird, das ist auch gut, ne? Du kommst ganz sicher daher. Geht sprayen, sabotiert, wo es weh tut, scheut nicht die Zusammenarbeit mit bürgerlichen Menschen, denen es ähnlich geht. Das finde ich schon groß von Indymedia, dass die Bürgerlichen auch mitmachen dürfen. Und die sich nicht isolieren lassen wollen, sondern menschliche Handlungen bevorzugen, denen die widerspruchslose Außerkraftsetzung der Grundrechte unheimlich ist, öffentliche Strukturen wie die IL sind dringend aufgefordert, im öffentlichen Raum Demonstrationsverbote zu umgehen. Schützt Indymedia, nutzt Indymedia. Wir sind im Ausnahmezustand. Schreibt verschlüsselt, lasst das Handy zu Hause. Diskutiert mit jenen, die den Ausnahmezustand nicht wahrhaben wollen, die sich darin glauben, mit Hamsterkäufen einrichten zu können. Es geht nicht um ein körperliches Überleben, denn nichts anderes sind die Hamsterkäufe, sondern es geht um ein soziales Überleben. Dieser Wille ist schon alleine im Widerspruch zu den herrschenden Interessen. bla bla bla bla. Die Konterrevolution ist sich so stark am Formieren, dass wir über uns hinauswachsen lernen müssen. Gruß und Kuss, Liebe und Freiheit, eure revolutionären Antikörper. Ich glaube, das schicke ich gleich der Frau Brodnik. Das ja, wäre eine gute Sache. Ey, das wäre zum Spaß echt mal lustig. Das sollten wir eigentlich machen. Weil da können wir dann mal gucken, was dabei rumkommt. Das schreibt sie bestimmt. Ja, aber man muss es ja auch im Kontext sehen, in die Media. Das sind ja die antifaschistischen Antikörper. Und nein. Professor worried students will share lectures with right-wing sites. Ja, ich hoffe, dass es genauso eintritt, weil ja sehr viel jetzt über Distanz gelehrt wird. Und an den Unis halt die Sachen versucht werden, halt das online aufzubauen und dass wir jetzt halt auch viele Kurse haben, die sich halt mit sozialer Gerechtigkeit etc. pp. Beschäftigen, die dann eventuell auch öffentlich gemacht werden und ich würde mich sehr darüber freuen. Ich fände das klasse. Ja, das ist schon bitter, weil warum sollte die Öffentlichkeit nicht mitkriegen, was in den Universitäten gesprochen wird? Ich gehe sogar noch weiter. Warum sollten wir diese Chance jetzt nicht nutzen, um diese Ressourcen, die jetzt gerade überall geschaffen werden mit diesen Online-Kursen, alles öffentlich für alle. Alle haben Zugriff drauf. Alle dürfen so viel lernen, wie sie wollen. Ja, das könnte nee, auch, also jetzt nicht nur auf den Blödsinn bezogen, sondern auch ordentliche Sachen halt. Ne? Ja, das könnte eine zweite Renaissance geben. Es geht doch nicht ums Wissen, es geht um Abschlüsse. Weil wenn die Leute jetzt zu Hause sitzen und wirklich mal 3 Wochen oder 2 Wochen nichts tun würden oder müssen oder in eine Situation gezwungen werden würden, warum nicht ein halbes Semester in den 2 Wochen irgendwie lernen und vielleicht kommt man ja auf den Geschmack, irgendwie sich weiterzubilden danach noch. Vielleicht muss es man es ja sogar. Ne? Ach ja. Und auch das Southern Poverty Law Center in Amerika, das schläft nicht. Und die haben einen wunderschönen Artikel im Rolling Stone. How social distancing could lead to a spike in white nationalism? Und es wird sich explizit auf eine Sache bezogen, dass jetzt halt die SPSC auch einen jährlichen Report mal wieder vorgelegt hat, der natürlich viel zu wenig Publicity bekommen hat. Aber gut, ein Artikel im Rolling Stone immerhin. An sich ist es zwar so, dass im letzten Jahr die dokumentierten Hassgruppen in Amerika von 1020 sich reduziert haben auf 940, also dass es an sich ein positiver Trend gibt, aber in der Realität ist es so, dass sich die Hassgruppen sogar noch weiter reduziert haben und dass von diesen 940 Hassgruppen ein sehr, sehr großer Teil neu hinzugekommen ist, weil die klassifiziert wurden als Anti-LGBT-Groups. So. Ja, in 2018 schon, aber gerade in 2019 sind noch sehr viele hinzugekommen. Also an sich würde die Zahl an dokumentierten Hassgruppen in Amerika sogar noch niedriger liegen, wenn man althergebrachte Kriterien anlegen würde. Aber da das Themenfeld ausgeweitet wurde und sehr viele leicht dahingesagte Kommentare halt schon als Anti-LGBTQ-Hate gewertet wurden von Southern Poverty Law Center. Ja. Kann man halt mit Zahlen hantieren wie, oh, innerhalb von dem beobachteten Zeitraum gab es eine Steigerung von 44% in den Anti-LGBTQ-Gruppen. Ach ja, generell sind sie zwar um 10% gefallen, aber ne? Schöne Kommunikation ist das. Transphobisch ist es also auch, das Coronavirus. Stark. Ja, das ist transphobisch, weil jetzt in den vielen Ländern halt die geschlechtsangleichenden Operationen ausgesetzt werden, weil halt die Kapazitäten in Krankenhäusern für wichtige Dinge gebraucht werden. Es werden auch keine Knie und Hüften gemacht, es werden auch verschiebbare Operationen werden alle verschoben, aber natürlich trifft es die armen Transsexuellen am härtesten, weil das wird zu Selbstmorden führen, wenn die Leute jetzt wegen Corona nicht operiert werden können. Also das hier ist ein War nicht die Selbstmordrate bei Transpersonen unabhängig von der Operation? Ja, aber das ist, Abel, komm doch jetzt nicht mit Fakten, bitte. Also, das ist, Vox hat einen Artikel drüber gemacht, der Artikel hier ist über den Vox-Artikel, das heißt, den hier kann man ruhig lesen, der andere ist Blödsinn. Aber ich sehe das auch auf Twitter jetzt von deutschen Aktivisten, habe ich es auch schon gesehen. Die gleiche Forderung, das könne man nicht verschieben, das müsse getan werden und so weiter und so fort. Ja, weiß ich, also ich finde es genau richtig, dass solche nicht lebenswichtigen Operationen eher in den Hintergrund treten, wenn wir die Kapazitäten eventuell für einen Anstieg der Infizierten brauchen. Ganz einfach. Und ich möchte ja auch nicht, dass die Leute, die wegen einer Knieoperation oder einer Geschlechtsangleichung ins Krankenhaus gehen, dort dem höheren Risiko ausgesetzt sind mit Pflegepersonal, das halt ständig Kontakt hat. Das ist Blödsinn. Das muss man nicht machen und deswegen finde ich auch diese Beschwerden total daneben. Ja, diese Abstandsregelung wird hier bemängelt, ist nicht so gut für uns Menschen sozusagen, weil das sich gegenseitig berühren und so ist immer psychisch auch wichtig. Fürs Wohlbefinden halt. Und ja, der erklärt das hier nochmal, der Artikel, warum das denn auch, also wie das genau funktioniert und so mit irgendwelchen Hormonen und so. Aber ja, ist eigentlich klar, ne, dass das kein besonders positiver Effekt ist. Ältere Leute sind da, glaube ich, noch mehr schlimmer betroffen sozusagen. Die werden noch weniger angepackt. Und ja, gut, jetzt erst recht. Ne? Also könnte sein, dass das auch dazu beiträgt, dass die Leute sich demnächst auf der Straße in Haare haben oder so. Oder im Hausflur, weil sie auf Straße ja nicht mehr dürfen. Ups. Ja, hier haben wir einen sehr merkwürdigen Vorfall, der gar nicht so große Wellen geschlagen hat, wie er eigentlich hätte schlagen sollen. Da hat jemand auf 80 Metern auf einer Brücke die Schienen gelockert auf einer ICE-Strecke. Ich kenne die Brücke zufällig. Ich möchte nicht wissen, was da passiert. Ihr seht auch, wie nah die Straße da dran, wenn das Bild, wenn du mal ein kurzes Stück hochscrollst, siehst du auch, wie nah die Straße da vorbeigeht. Ja. Inzwischen hat man wohl jemanden festgenommen. Das ist bei dem Artikel hier noch nicht drin. Aber inzwischen ist ein 51-jähriger deutscher Mann festgenommen worden. Wobei die nicht wissen, ob das nur der war, weil 80 Meter Schiene, da musst du einige Schrauben lösen, bis du soweit bist. Du brauchst auch Spezialwerkzeug, das eigentlich nicht jeder besitzen darf. Sehr mysteriöse Geschichte und sehr unterm Radar jetzt halt wegen Corona. Aber schon wieder in Hessen, ne? Ist schon krass. Also, wie kommt man auf so eine Idee? Wie kann man so irre sein? Ja, da gehen ein paar hundert Leute drauf, wenn das irgendwie schief geht. Wenn das richtig schief geht, kann das ja Irrsinn. Aber gut, dass sie den Kasper schon eingesammelt haben. Ja, ich habe das mal mitgebracht, weil ich dachte, wenn einer Lust hat, darüber zu quatschen, über den rechten Flügel der AfD, der jetzt angeblich aufgelöst wird, können wir auch nochmal drüber reden. Also, das heißt zwar jetzt, dass er den Flügel auflöst, aber er hat da dann im Text auch noch ein paar Ansagen gemacht, die eher nicht danach klangen. Also, das scheint da jetzt auch auf so eine kleine Machtprobe hinauszulaufen. Das haben aber schon einige Parteien auch hinter sich, das haben eben auch andere Parteien schon hinter sich. Und haben sich dann auch übel gespalten und so. Andere sind vielleicht auch dann zerbrochen, weiß ich nicht genau. Aber bei den Grünen war das schon zum Beispiel ziemlich heikel, ne? Und auch bei den Linken gab es eine Spaltung. Ja, schauen wir mal, wie sie das überleben. Ja, wir hatten das ja letzte Woche, glaube ich, ne? Dieses Ding. Ich verstehe das einerseits, dass der Höcke da sozusagen ein bisschen den Markenkern gibt und die anderen vielleicht ein bisschen blass dann aussehen im Schatten. Das Ding mit der West- und Ost-AfD halt eben, ne? Mit den Wahlprogrammen, die sie ja in Brandenburg und Thüringen gefahren sind. Wo ja auch das Fazit von dem Artikel war, dass es dieses Jahr eigentlich Also der Artikel war vom letzten Jahr, dass es aber jetzt in diesem Jahr dann halt den Clash da geben wird, wo dann halt nur noch eine von diesen Ideen sich da durchsetzen kann. Also entweder hier mit den Libertären und so, was wir ja auch, als wir Abel und ich da im Bundestag waren, da waren ja auch viele von den Leuten da aus diesem YouTube-Umfeld, alternative Medien und so, würde ich halt auch am ehesten diesem libertären Lager zuordnen. Und aus meiner Sicht gibt es da überhaupt null Überschneidungspunkte zwischen diesen Leuten jetzt mit diesen, wir brauchen den großen Staat, aber dann halt eben abhängig von Staatsangehörigkeiten und solchen Dingen, was die da ja scheinbar in ihren Ost Wahlprogrammen da stehen hatten. Und daran, also meines Erachtens, das ist überfällig. Soweit ich weiß, gab es ja schon zwei, dreimal die Ansätze, dass diese verschiedenen Ansichten da miteinander kollidieren, wo ja auch schon der Lucke und diese ganzen Leute da damals ausgeschieden sind. Und früher oder später, ja, müssen sie sich da mal für was entscheiden. Das wird Ja, nicht dann haben sie ewig. irgendwie Sachen ja, erlassen, dass sie, oder wie hießen die denn nochmal, welche Absichtserklärung halt, dass sie mit bestimmten Leuten nicht zusammenarbeiten wollen und so weiter. Damit machen sie sich natürlich auch ein bisschen die Luft selber eng, aber andererseits ist es schon richtig, dass es da irgendwie offensichtlich so zwei so Grüppchen gibt, die nicht so richtig zusammenpassen, ja. Ja, definitiv. Und das Ja. mit der Flügelauflösung halte ich für ein absolutes, das ist eigentlich komplett egal. Also, soweit ich das verstanden habe, war das ja sowieso kein Verein und kein gar nichts. Das war eigentlich nur ein Logo und Das sind so unter, die macht man in Parteien, ne? Gibt es irgendwie von der CDU den Arbeitnehmerflügel oder so zum Beispiel, ne? ja, naja, normalerweise ist das schon so, dass du dann einen Verein auch gründest, weil du willst ja im Regelfall auch Ja, stimmt, gibt es ja da auch, das ist ja der CDR, glaube ich, ne? irgendwelche Sachen dann halt also wenn du jetzt einen Verein hast, kannst du Leute anstellen, kannst du Räumlichkeiten mieten, kannst du alles Mögliche dann machen und mit den entsprechenden Steuervorteilen, weil diese politischen Vereine haben es mit der Gemeinnützigkeit normalerweise relativ einfach, also wenn jetzt irgendwelchen Parteien dazu gehören. Und ja, also das war das halt nicht. Das war einfach nur so, dass sich Leute gesagt haben, also quasi wie Weltraumaffen, ne? Wir sind ja auch nix. Wir sind ja auch kein Verein oder irgendwas. Ja, die Ne? GbR, ne, Wir sozusagen. treffen uns hier im Endeffekt und nennen uns Weltraumaffen und haben ein Logo und so, aber das ist halt kein eigenes Wesen, so, ne? Keine juristische Person. Und so war das mit diesem Flügel wohl auch. Ne? Also es gibt irgendwelche Leute, die sagen, wir sind jetzt der Flügel und damit ist es eine Sache. Aber das aufzulösen war jetzt auch unbürokratisch. Ne? Die haben jetzt gesagt, okay, dann sind wir jetzt nicht mehr der Flügel und fertig. So, ne? Also da steckt halt nicht viel dahinter. Und die haben ja wohl auch ein Ultimatum bekommen von der Parteiführung, das jetzt einzustampfen in diesem Bereich da. Ja, und dem sind sie natürlich auch nachgekommen, weil kostet im Prinzip auch nichts, ne? Also hängt halt nichts hinter. Und Ja, ja. ist eben auch nur für den Vordergrund gemacht hin, ne? Für die Öffentlichkeit oder so, ja, wie auch, oder ja, um zu Ja, gehorchen. um sich selber zu erkennen, vielleicht auch, ne? Wenn sie sich dann das Logo irgendwo hinpappen oder so, aber. Ja, so wie heißt es schon. Ich möchte an dieser Stelle alle Vergleiche der Weltraumaffen mit dem Flügel von mir weisen. Wir sind nur der Hirschquelle verpflichtet. Ja. Ich meinte ja auch nur im juristischen Sinne, nicht im ideologischen Sinne. Ja, ich sage auch juristisch nicht, weil wenn uns einer verklagt, ja, dann sind wir eine GbR, denke ich mal, oder es wird der eine Einzelne dann verklagt oder so. Aber ja, wenn sind schon juristische Konstruktionen vorstellbar, wo wir dann Nee, oder so. Mama, wir haben das rechtlich so geregelt, dass immer der, wo als letztes uns zugestoßen hat, also der ist rechtlich Der sind wahrlos. alles schlecht. Genau, das haben wir alle unterschrieben und damit steht es jetzt in der Satzung. Tut mir leid, Mama. Ja. Dafür zahle ich Mitgliedsbeitrag, ey, das ist super. Ja, es gibt seit Längerem wohl Streit über das EU-Patent. Also, sie wollen das irgendwie hochlagern und darüber können sich die Länder nicht so richtig einigen, offensichtlich. Und das Verfassungsgericht des Deutschen ist auch dagegen und erklärt das alles für nichtig und so. Also, wenn es mal um was geht, dann können sie sich doch nicht so gut einigen, sozusagen. Ja, das Interessante an der Sache ist im Endeffekt, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, dass es nicht ausreicht, das, was quasi jetzt entschieden wurde. Also die haben halt einen normalen Beschluss gemacht für ein Gesetz und also was sie halt planen, ist, das zu verallgemeinheitlichen, das Patentrecht, dass man halt nur noch ein europäisches Patentrecht dann hat. Das ist auch im Prinzip, Ja, da haben wir so ja, viele Widersprüche drin das ist ja gefunden. eine von den Kernaufgaben im Endeffekt von der Europäischen Union, solche Sachen halt, die jetzt irgendwie mit Handel und sowas zu tun haben, halt irgendwie zusammenzufassen, dass man dann nicht mehr so viele verschiedene Dinge hat, sondern halt nur ein europäisches Ding. Aber das wird natürlich nicht einfach so gemacht, sondern unsere Regierung muss dann halt ein entsprechendes Gesetz machen. Und da das aber halt eben mit den Aufgaben von unserem Staat hier zu tun hat, dieses Patentrecht, können sie das nicht einfach so mit einer normalen Mehrheit machen, sondern die brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Und das ist das, was das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat. Also man muss das quasi nochmal mit einer Zweidrittelmehrheit dann beschließen, wenn sie es wirklich so haben wollen. Und die haben sie wohl, denke ich mal, im Augenblick nicht dafür. Oder wüsste ich jetzt nicht. Ja, aber das ist eigentlich das Interessante daran. Der European Green Deal. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen hatten. Das hat mit dem Green Deal oder Green New Deal in Amerika überhaupt nichts zu tun. 500 Milliarden oder was ist das Ding? Mehr, mehr. Mehr, mehr, Mehr. mehr, mehr. Nee, aber wir hatten das schon mal angeschnitten. Ja, also es ist jetzt im Endeffekt so, dass ich glaube, es war der, ja, der Franz Timmermans ist ja im Endeffekt, war auch ein nicht erfolgsversprechender Kandidat für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten, was ja jetzt die Ursula von der Leyen ist. Und der hat jetzt quasi die Schirmherrschaft über dieses European Green Deal Projekt übernommen und trommelt quasi überall Gelder dafür ein. Und generell ist es wert, darüber zu sprechen, weil es eine generelle Zentralisierung und Transformation der Industrie und der Industriekultur in Europa ist. Aber wenn wir uns jetzt gerade angucken, was gerade passiert, ist ja die Frage, ob das mit diesen ganzen grenzüberschreitenden, reibungslosen Wirtschaftsverkehr wunderbar so planbar funktioniert und weiterhin so effizient funktioniert, dass man halt da nochmal eine zusätzliche regulative Hürde mit ja, Energieeinsparung und besonders effizientem Arbeiten quasi einführen kann. Aus Kosteneinspargründen kann man die Effizienzsachen, denke ich mal, weiterfahren. Aber wenn wir mal angucken, was andere Länder jetzt machen, andere Länder stellen gerade ihre Industrie dahingehend um, dass sie nicht stillsteht, sondern weiterarbeitet, aber halt quasi Güter produziert, die gerade benötigt werden. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auf nationaler Ebene in Deutschland funktioniert. In Frankreich machen sie es ja teilweise, aber anstatt diese ganzen weiteren Sitzungen und Besprechungen zu diesen Green New Deal Vorbereitungen. Da gibt es eine Roadmap, die wird auch weiterhin eingehalten, weil das beginnt jetzt halt quasi Anfang März, haben die ersten Implementierungsschritte und die ersten regulatorischen Anforderungen an die Industrie angefangen. Und mir ist nicht klar, ob diese ganzen Anforderungen jetzt quasi auch weggewischt werden im Zuge der Krise, weil es wird ja nicht explizit gesagt. Und die Treffen finden weiterhin statt. Und wie gesagt, in anderen Ländern, da schaut man, wie kann man die Wirtschaft jetzt erstmal kurzfristig umpolarisieren, um schnellstmöglich wieder in den Normalzustand zu kommen danach und weiterhin quasi am Laufen zu halten. Und hier fehlen mir diese Diskussionen derzeit, auf jeden Fall. Ja. An dieser Stelle eine Frage, Abel. Du hattest ja etwas gepostet mit 20.000 Schutzmasken, die du versucht hast zu importieren, um sie zu spenden an ein Krankenhaus. Ja. Kannst du da sagen, was da das Problem war, die zu importieren? Der Verkäufer, der braucht eine Genehmigung, dass es für ein Krankenhaus selber ist, weil die Masken nur noch an Krankenhäuser abgegeben werden. Und beim Krankenhaus selber habe ich jetzt noch nicht angerufen, aber ich habe E-Mail gesendet ans wie heißt, Gesundheitsamt, an mein regionales hier. und habe E-Mail gesendet, habe versucht anzurufen und habe niemanden erreicht, weil beim Krankenhaus selber dachte ich mir, die haben gerade viel zu tun. Wenn ich da jetzt auch noch mich dazwischen schall, weiß ich nicht, ob das hilft. Und ich habe von einem Bekannten erfahren, dass das übers Gesundheitsamt von der Bestellung her läuft. Und da bin ich bisher jetzt noch nicht weitergekommen, weil ich halt einen Lieferanten habe, der liefern könnte. Also, ja. Ja, wie ich das mitbekommen habe, sind wohl die kassenärztlichen Vereinigungen auch für die Verteilung verantwortlich. Also das habe ich mir auch schon gedacht, ob das überhaupt Sinn macht für das Lokale, das Versuchen zu spenden, sondern halt generell eine höhere Stelle. Das Problem ist halt nur bei mir, ich wohne in einem kleineren Ort, in einem Dorf, hat das DRK bereits keine Masken mehr und die fahren halt auch raus, wenn du hier von der Leiter fällst oder so. Und da dachte ich mir halt so, ja, jetzt soll mal dann das selbstverantwortliche, libertäre Unternehmertum aus mir herauskommen und ich guck mal, wie ich das organisieren kann. Also, und ich bin aber noch dabei. Also, ja, vielleicht gibt es ja ein paar Unternehmen, die ihre Produktion umstellen und nicht irgendwie T-Shirts produzieren. Ne, da gibt es auch so eine Firma mit so einem Affen. Ja, ja, genau. Ne? Vielleicht hört da ja einer zu. Ne? Vielleicht kann man statt T-Shirts mal ein paar Masken produzieren für ein paar Wochen. Warum nicht? Machen die ja schon. Also, die haben umgestellt. Ja, Trigema hat umbestellt. Aber als Schnelltipp zwischendurch kann ich immer noch den Stütz-BH empfehlen. Ein Teil davon, eine Hälfte, ist wie so ein Mundschutz. Ja. Solche Tipps hier nicht, aber ich sag mal, sich Masken selber zu machen oder auch sich irgendwie Desinfektionsmittel irgendwie selber herzustellen, also den Alkohol mit irgendwas, was nicht total auf der Haut brennt, irgendwie zu verdünnen. Also wenn ich alleine auf der Straße rumlaufen muss, dann brauche ich auch keine Maske mehr. Ja, ich kann das alles nicht empfehlen, wenn man nicht weiß, was man da macht. Das würde ich nicht empfehlen. Die Masken, die ich ja auch versucht habe zu organisieren, die sind ja für Mediziner, also der medizinische Grad, FFP3 oder was das ist, also halt, oder in USA heißen die N95, oder, also die halt fürs Krankenhaus, weil ich mir halt dachte, ja, da wird jetzt was kommen und dann sind die Leute im Krankenhaus froh, wenn sie was haben, also, weil halt, ja, Eigenverantwortung regelt. Und ich war halt. Wenn jemand noch Tipps hat, wie man die Dinger schneller herbekommt, immer her damit. Genau. Aber ich möchte schon, dass dann wie bei einer Kasse oder so nicht mit Desinfektionsmittel mehr rumhantieren. Man einmal so drauf sprühen, das kann nicht so schlimm sein. Wundert er sich. Aber ich habe gehört, die Plexiglasindustrie ist gerade gut ausgelastet. Die bauen so Kabinen für. Das ist ganz schön teuer. Das lohnt sich bestimmt, jo. Für Supermarkt. Also, dass du praktisch nur noch so ein Fensterchen hast, wo du dein Geld durchschiebst. Und der Pro-Trip ist ja immer noch mit dem ganzen Klopapier, was gekauft worden ist. Wenn ihr das Klopapier selber isst, dann reinigt das auf dem Weg nach draußen. Das Klopapier und Mehl kann man Nudeln machen. Oder Kartoffelknollen sich das kneten. Kommen wir nun zu den neuesten Wahlumfragen im Wahlrennen Bundestagswahl. CDU plus 2,2 und FDP plus 0,2. So, wenn die Krise noch länger dauert, haben wir das Schwarz-Gelb. Schluss mit Sozialismus und Nationalkram. Schattenjahre, die Rückkehr des politischen Liberalismus von Christian Lindner. Ich habe mir das Buch gelesen und ich würde jetzt behaupten, dass ich jemand bin, der in Politik schon viele Jahre mehr aufpasst und mehr zuguckt und mehr mitbekommen hat. Dennoch muss ich sagen, habe ich beim Lesen von dem Buch jetzt nicht unbedingt nur selber als Liberaler, sondern auch einfach, um was zu verstehen aus der Politik, wirklich was dazugelernt, wie sozusagen Parteipolitik funktioniert. Also ich keine Ahnung, ich mache regelmäßig auch Wetten am Aktienmarkt und so, wenn ich auf politische Ereignisse setze und so. Also ich bin da relativ, sag ich mal, tief drin in der Materie. Aber ich muss trotzdem sagen, abgesehen davon, dass es eben die politische Richtung ist, die mir gefällt, habe ich in dem Buch wirklich was über Parteipolitik lernen können. Also Schattenjahre, die Rückkehr des politischen Liberalismus mit Christian Lindner, wirklich zu empfehlen. Also nicht nur, wenn ihr jetzt auch eine andere Partei mögt, dann werdet ihr hier bei dem Buch vielleicht doch noch was lernen. Ich fand es interessant. Also. Hat coole Tricks drauf sozusagen. Hast du mit Snow Crash angefangen? Es tut mir so leid, Mars. Der Mars-Affe empfiehlt mir seit langer Zeit regelmäßig ein Buch und das habe ich jetzt auch schon gekauft. Und ich lese aber die Woche irgendwie 5 Bücher und ich tue jetzt seit Monaten, tue ich ihn immer zurückweisen, wenn er mich fragt, ob ich schon gelesen habe. Und ich, es tut mir leid, Mars. Ich lese es diese Woche. Was soll ich? Was, das sagst du letzte Woche auch. Ich weiß. Total unzuverlässig, der Kerl. Ja, aber ich habe jetzt auch durch die Corona-Geschichte habe ich 10 Bücher über Virologie gelesen. Und der Aktienkurs war sehr spannend, aber ich habe jetzt auch noch mal ein paar Finanzbücher nachgelegt, jetzt letzte Woche. Habe ich auch noch ein bisschen das Kapital gelesen, um mich zu entspannen, also um geistig in der Mitte zu bleiben, nachdem ich Market Wizards gelesen habe. Und dann gucke ich die ganze Zeit auf den Markt noch und dann schwubbelig. Also da war Snow Crash leider nicht drin. Es tut mir leid, Marc. Der Marx wird das regeln. Ja. Heute war aber eine kurze Sendung, ich sag's euch. Also gerade mal 2 Stunden, 4 Minuten. Also. Ja, wir hatten auch irgendwie komischerweise so wenige Zuschauer heute. Also, Zuschauer. Wenn da was merkwürdig bei euch war, ihr das nicht angezeigt bekommen habt und so, dann schreibt es ruhig mal hinterher in die Kommentare. Sehr komisch. Ja. Ja, dafür waren wir auch schon am Freitag wieder für euch da. Ja, und vielleicht kommen wir zwischendurch nochmal. Ja, aber in meinen Abos ist es auch nicht drin. Wie am Freitag. Also Freitag hatten wir ja auch den kleinen Stream vormittags gemacht und der ist auch bei niemandem aufgetaucht. Mir ist es doch schon vor ein paar Wochen aufgefallen, dass das da nicht mehr angezeigt wird. Ja, aber die Tagesschau live hat 32.000 Zuschauer. Läuft. Jo. Ja, das knacken wir auch noch. Wenn man laufen lässt oder so, dass ich kriege nur noch öffentlich-rechtliche Dokus und so weiter Oder ja, so, ich geguckt habe. Aber für den Autoplay gibt es ja auch jetzt auch schon eine App, also eine Erweiterung, die ausprobieren, stimmt schon. Die Mainstream-Sachen aus dem Autoplay von YouTube entfernt. Also. Ja, dann kriegst du von den Empfehlungen wahrscheinlich das, was am wenigsten Mainstream ist, vorgespielt. Und das ist auch nicht unbedingt die kurze Auswahl. Ja, ich versuch's mal. Ja, ich denke mal, das ist so ein Ding, dass sie halt sozusagen etablierte Medien nach vorne ziehen. Und dafür für alle anderen die Sichtbarkeit senken. Also ich habe auch den letzten Blödsinn. Ich finde das nicht so gut, sowas, solche Maßnahmen. Was soll das? Also ich als nächstes, wenn ich jetzt Autoplay an hätte, würde hier nach dem offenen Stream bei mir DSDS 2020 laufen. Okay. Oh Gott. Also schlimm ist bei mir auf jeden Fall noch nicht. Also, Deutsche Welle, Quarks, Bayerischer Rundfunk. Okay. Ja, aber das ist bei mir auch in den Recommendations, also DSDS 2020, wo ich mich auch frage, ich habe also YouTube von Algorithmus her, also das ist dann per Redaktion, weil nichts, also wirklich gar nichts in meinem Verlauf von meinem Jahre alten YouTube-Account deutet auch nur annähernd in diese Richtung, gar nichts. Also ja, genau. Formel 1 habe ich noch, WDR, Fahrer gegen LKW. Ja, es scheint schon irgendwie so zu sein, dass sie so ein Problem im Moment, also mit dieser Sache von wegen Fake News und Coronavirus, das ist alles irgendwie, wo es eventuell darum gehen könnte, direkt erstmal gedrosselt wird. So, ne? Also nicht mehr empfohlen wird. Quarantäne, Homework. Nicht mehr angezeigt wird. Im Nachgang dann, das scheint ja im englischsprachigen Raum und so auch viel zu sein. Es sind schon einige Leute dazu übergegangen, das Ding den Bierbug zu nennen, damit sie nicht Corona sagen müssen. Deutsche Wille, Quarks. Du hast die nervig. Ist ja abgefahren. Du hast wahrscheinlich die gleichen Empfehlungen wie ich, weil dieses Kontra-Quarantäne habe ich auch. Ja, bla, Quarks. Also, kriegen. Haben sie einfach nur kaputt gemacht, haben sie es. Bin ja, voll gut. Weißt du, so stirbt die Freiheit dahin. Ja, total. Zumindest die Algorithmen. Sagt, weißt du, wenn wir schon zu Hause bleiben müssen, ja, okay, fürs Virus und so, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert, läuft alles und so. Aber jetzt kriegen die auch noch, ne? Aber dann halt auch noch bis ins Wohnzimmer rein versuchen, Sachen zu regeln, wo ich mir dann denke, ja, bitte, jetzt, wo bleibt die Freiheit? Na gut, der Martin mit 3D. Ja. Der Martin mit 3D sagt im Chat, es laufen wohl halt auch momentan auf außergewöhnlich viele Richtung, Streams. Richtung viele Covid ist das Buch Miete pro Kopf von Abel. Ja, dann sind wir heute mal früh fertig. Muss auch mal passieren. Ich habe da einen Virologen gesehen, der hat das explizit empfohlen. In den Wald gehen, sich mal ins Moos legen, ätherischen Öle der Pflanzen oder so genießen, hat er, glaube ich, gesagt. Okay, klingt aber schon wieder. Das klingt aber schon wieder ziemlich esoterisch. Öle von Pflanzen. Die esoterischen Öle, ja. Eine Waldlänge Abstand. Also in den Wald kann man auch gehen, aber auch immer nur zu zweit wohl. Ja, aber die Armlänge ist jetzt für jeden verpflichtend auf 1,5 Meter festgelegt worden. Denkt dran. Ne? Das ist der lange Arm der Merkel. Mhm. Mhm. Ist aber total armlos. Schade, was der Freiheitsdienst scheitert, was ja schadet. Ich werde mal eine U-Bahn fahren, glaube ich. Und bleibt drin und trefft euch nicht mit mehr als zwei Leuten draußen, es sei denn, die sind aus eurem Haushalt. Geht mal in den Wald. Lasst euch nicht gendern. So. Lasst euch nicht verrückt machen. Schaut alte Streams von uns. Die sind alle lustig. Und Outbreak hat heute gesehen, aber auch ganz okay. Nutzt die Zeit produktiv. Ihr könnt alles selber machen. Lernt Sanskrit. Ja, nur Nachrichten oder sowas, das lohnt sich nicht, ne? Weil der Traffic wird immer für die anderen geroutet. Das Ding ist, du musst Bücher lesen. Wenn du nur Nachrichten guckst, weißt du von allem immer nur die vereinfachte Version, die halt... Schreiben, Bücher schreiben. Bücher schreiben noch besser. Nee, aber ernsthaft. Gott, mach das nicht. Wir werden schon eine Schwemme von schlechten Büchern kriegen, die jetzt geschrieben werden können. Da sind bestimmt auch ein paar gute dabei. Also. Ja, sicher, ein paar, aber... Ja. Na gut, nee, aber wirklich. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Rein. Ciao. Sorry für die kurze Sendung. Wir haben euch lieb. Bleibt gesund. Schöner Götter, Funke, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken. Himmlische dein Heiligtum.